Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in der 24. Folge und wir haben heute Sonntag, den 3. Februar 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg. Und ich schalte jetzt auch gleich zu meinem Kollegen Dennis Kranz in Rostock mit komplett neuem Equipment. Ja, hallo Dennis. Richtig. Hallöchen, hallo Sascha, herzlich willkommen. Ja, ich habe ein bisschen technisch aufgestockt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser und anders klinge als sonst. Und ich glaube, das merkt man auch schon, dass ich ein bisschen prägnanter daherkomme als mit dem alten Mikrofon, dem alten Equipment. Deswegen freue ich mich jetzt mit dir ernsthaft richtig verbunden zu sein. Ich hatte immer das Gefühl vorher, dass wir nicht so richtig verbunden sind. Aber jetzt könnte man echt denken, ich wäre bei dir. Aber bin ich ja nicht. Ne, das müssen wir immer wieder betonen. Wir sind ja nicht in einem Studio oder in einem Raum zusammen, sondern wir machen das über Entfernungen, dass das auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, weil es ja nicht so ohne weiteres ESC-Fans in der nächsten Nachbarschaft gibt. Und da muss man dann ja ganz oft von Stadt zu Stadt irgendwie sich überbrücken. Naja. Und wir haben ja hier mit einer ganz tollen Technik, nämlich mit Studio Link, sind wir hier verbunden und das hört sich dann so an, als wenn wir uns am Küchentisch gegenüber sitzen. Und ja, das ist genau. Schön plauschig über den Eurovision Song Contest. Halt. Und es ist schön warm. Schöne ist, man ist hier schön warm drin. Man kann seinen Kaffee oder sonst was trinken und hat so ein bisschen den entspannten Flair, sich hier hinzusetzen zu können, was zu essen und so. Das ist ganz nett. Und es ist ja ganz schön viel passiert jetzt in den letzten Wochen, oder? Oh ja, unbedingt. Das werden wir heute auch sicherlich schön auch verhandeln, was wir wir haben die Intervalle nämlich auch ein bisschen jetzt verkürzt. Wir haben ja jetzt schon vor 3 Wochen die letzte Folge nämlich auch gemacht. Eigentlich so mit diesem Schwerpunkt deutscher Vorentscheid, der ja am 22. Februar in der ARD stattfinden wird. Das haben wir in der Folge 23 sehr ausführlich besprochen. Und der Teufel steckt ja auch bekanntlich im Detail. Und da muss man gleich mal vorweg mal sagen, unsere Zuhörer sind einfach sehr geil. Die kommen jetzt so langsam aus, ich hätte jetzt beinahe gesagt, aus ihren Löchern. Also so aus dem Winterschlaf. Ist es Winterschlaf. Nicht so gemeint. Sie melden sich jetzt zu Wort. Und wir haben einen Kommentator, der eigentlich, meistens ist ja unsere Sendung, kommt ja an montags raus. Aufgrund der Technik versuche ich das dann immer schon Sonntagabend so 22 Uhr irgendwie halt dann in eure Podcatcher zu legen. Hier ist ein schweres Wort. Und Tobis ist eigentlich jemand, der sogar noch in der Nacht schon immer die Kommentare zu unserer Folge irgendwie schreibt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Und er hat uns auch auf eine Sache hingewiesen, die ich tatsächlich verkehrt gesagt habe. Und zwar, es gibt ja, zunächst waren ja 6 Teilnehmer bekannt. Also da gehen wir jetzt auch nicht so im Detail drauf ein, weil wir das auch in der letzten Folge schon gemacht haben. Und es gab einen sogenannten Complete Act. Das waren so die Möglichkeit, dass irgendwelche Plattenfirmen oder Komponisten oder so sagen, Mensch, ich habe hier einen Künstler, einen Song und auch schon einen festen Auftritt, wie das irgendwie aussehen soll. Und dürfen wir beim deutschen Vorentscheid da irgendwie auch dabei sein? Und ich habe ja behauptet, das wäre so eine Art Wildcard irgendwie gewesen und die wären einfach dazugekommen und müssten nicht durch die Jury oder durch das Eurovisionspanel irgendwie laufen. Und das war nicht so. Tobis hat das nochmal in den Kommentaren auf unserer Seite escgreenroom.de nochmal klargestellt. Also die Duo Sisters mussten genauso wie die anderen 6 Teilnehmer auch durch das Eurovisionspanel und durch die internationale Jury und dann erst durften sie als 7. Act zugelassen werden für diese Line-Up am 22. Februar. Und dann haben wir beide uns ja auch über Peter Orban irgendwie auch kräftig unterhalten. Und Marco, eigentlich glaube er heißt wahrscheinlich Markus, hat dann auch auf der Seite nochmal geschrieben. Und er hat, das finde ich, das kann ich genauso unterschreiben, wie er das irgendwie gesagt hat. Und er hat geschrieben, ihm sei ein Kommentator mit musikalischem Sachverstand 1000-mal lieber als irgendjemand aus den jungen Wellen der ARD. als jemand zum Beispiel, der dumme Sprüche klopft, wie seinerzeit Terry Wogan von der BBC. Das ja, okay, kann ich selbstverständlich aber, auch unterschreiben, ja, weil Peter Urban da natürlich ja auch wirklich einen guten musikalischen Sachverstand hat. Aber wir haben ja eher so in der Richtung, naja, er ist vielleicht jetzt auch schon in die Jahre gekommen und vielleicht jüngere Talente. Wir wollen ja nicht unbedingt Joko und Klaas in der Kabine haben, aber vielleicht so in der Richtung so zwischen ja, geskripteten Kommentar und auch ein bisschen freie Rede, das wäre natürlich irgendwie ganz gut als Kommentator, ne? Genau, und hat auch mich ein bisschen nicht kritisiert, aber er hat gesagt, dass er das nicht ganz so sieht mit den wiederholbaren Kommentaren, sondern dass das Hardcore-Fans halt einfach auffällt und uns nicht so sehr, beziehungsweise den Leuten, die das dann sehen und die ersten, zweiten Halbfinale, beziehungsweise nur das Finale, die merken ja nicht, dass da die Kommentare schon mal gelaufen sind. Trotzdem ist es so ein bisschen sehr anstrengend dann, wenn ich Peter Urban hören muss und er dann die ganzen Kommentare nochmal erzählt und nochmal erzählt, wo du teilweise dann schon mitsprechen kannst. Aber gut, da muss man mal gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, wie lange er überhaupt das noch machen wird. Weiß ja keiner so genau. Aber ich denke, da wird es bestimmt auf Dauer irgendeinen Ersatz geben müssen. Nee. Ja, das wird mit Sicherheit auch, also für dieses Jahr ist er ja wieder gesetzt. Er wird ja auch genau den deutschen Vorentscheid kommentieren, haben wir ja auch alles irgendwie letztes Mal in der Folge irgendwie besprochen. Ja, so kurz und, ist die Welt, ne? Ja, genau. Und das, ja, also wie gesagt, ich kann es genauso unterschreiben mit dem musikalischen Sachverstand unbedingt, aber vielleicht manchmal auch Neuerungen im Bereich des Kommentator wäre wahrscheinlich auch keine schlechte Idee. Letztes Mal wussten wir noch nicht, dass wir Intervall-Acts haben oder welche Intervall-Acts beim deutschen Vorentscheid da ist. Unter anderem hatten wir in unserem Twitter-Account ESC Greenroom frei nach Loriot gemeint, ein deutscher Vorentscheid ohne Lena wäre möglich, aber sinnlos. Das haben sehr viele Leute irgendwie auch ordentlich gefaved und finden wir natürlich irgendwie halt auch. Wer ist da noch dabei? Da waren ja noch ein paar andere Leute, die das Genau, Michael Schulte wird dabei sein. Der ist, das war eh schon gesetzt. Das hatte ja Pelander und Thomas Schreiber schon gesagt im Livestream. Dann ist Udo Lindenberg dabei, was finde ich ein bisschen ungewöhnlich, du nicht? Dass der gute Udo da vielleicht irgendeinen Song performen wird, da bin ich ja mal gespannt, was das sein wird. Ob es irgendwie ein Retro-Song von ihm ist oder was Neues, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er hat ein neues Album. Das so, Album, neues glaube, Album hat ja, er? Ja, ich glaube, okay, da ist irgendwas. Und ich glaube, die Verbindung, dass er ja Michael Schulte den Bambi überreicht hat, war wohl irgendwie, ich, auch so die Brücke dazu hin. Und ich glaube, Revolverheld sind da, weil sie immer bei auf der Reeperbahn dann praktisch diese Sendung um 20.15 Uhr bis 21 Uhr, da bevor der ESC dann losgeht, irgendwie da auch schon mal aufgetreten sind. Und der Fantasie derer, die Pressemitteilung für den NDR schreiben, die sind ja auch unbegrenzt. Tja. Und macht natürlich Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen und PR, das ist halt immer so eine Sache, ne? Das sind die drei Intervall-Acts, eigentlich sogar vier. Also Michael Schulte wird wahrscheinlich am Anfang auftreten, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Der wird nicht ein Intervall-Act sein, so wie man es kennt, sondern einfach am Anfang der Sendung. Und die anderen drei werden bestimmt irgendwie verteilt. Mal gucken, wie. Ich weiß es nicht. Oder ob das so eine Art Medley wird aus verschiedenen Songs hintereinander oder sowas. Wir werden das kann man ja nicht wissen. Genau. Wir werden es sehen. Wir werden kurz nach dem Vorentscheid dann auch eine Sondersendung machen beim ESC Green Room und dann werden wir dann mal gucken, was uns dort alles präsentiert wurde und wie wir das dann gefunden haben. Denn wir können uns da im Moment selber auch kein großes Urteil bilden, weil man die Songs einfach noch nicht kennt. Und wir werden mal gucken, ob die dann doch nicht irgendwo noch in der Woche davor irgendwie geleakt werden oder einmal dann doch wieder auf der neuseeländischen Plattform von iTunes oder Spotify irgendwie dann doch anzuhören sind. Das werden wir dann mal schauen. Lassen wir uns einfach mal dann auch überraschen. Ja, wir haben auch noch so schöne Kommentare bekommen, unter anderem von Sonja Riedel, die zusammen mit Sven Phantom die Popmillionäre macht. Das ist ein Musikpodcast. Schöne Grüße, hallo. Ja, herzliche Grüße. Und die machen seit etwa einem Dreivierteljahr die Popmillionäre. Da unterhalten sie sich über Musik, das auch mit sehr viel Sachverstand. Und es gibt irgendwie zu jeder Folge auch eine Spotify-Playlist, wo man sich die Songs dann schon mal vorher anhören kann. Dann kann man noch ein bisschen besser. Aber man kann auch diesen Podcast sehr gut verfolgen, wenn man jetzt die Musik nicht unbedingt jetzt gerade so parat hat. Also sie machen das sehr, sehr gut. Und Sonja ging so ein bisschen auf, ja, wie soll man sagen, auf unser Bashing irgendwie ein, auf Kaya Tam aus Estland mit dem Song »Wo sind die Katzen?« der Song ist ja jetzt gestern gerade in der zweiten Vorrunde vom SC Laul ja rausgeflogen. Ich würde mal sagen, zu Recht. Ja, das stimmt. Ganz schrecklicher Auftritt. Weil das tatsächlich so eine ganz arme Nummer letztendlich auf der Bühne war, so als Studioversion oder da, es gibt ja auch einen Clip dazu. Es gibt zwei Clips sogar. Kann man, ja, gut, ich meine jetzt dieses da mit der Bushaltestelle und so weiter, wo sie da rumtanzen. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen Neue Deutsche Welle mäßig, so Wissenswertes über Erlangen, so in der Richtung irgendwie halt. Und aber in noch schlechter. Ja, ja. Und Sonja schrieb da in diesem Tweet dazu: Diesen Song habe ich neulich durch den ESC Green Room kennengelernt. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch und zwar kein besserer. Also ich finde ihn auch nicht gut. Das Problem ist aber, wenn du den einmal anhörst, hast du einen Ohrwurm davon. Nee. Ich hatte einen Ohrwurm davon, doch. Ich hatte leider einen Ohrwurm davon. Das ging auch nicht weg. Ich finde den auch nicht gut, aber irgendwie hatte ich einen Ohrwurm davon. Ich musste mir immer wieder anhören. Aber jetzt habe ich jetzt Gott sei Dank einen anderen Ohrwurm seit gestern, Gott sei Dank. Aber das war ganz schlimm. Ich hatte echt einen Ohrwurm davon. Das war. Ja, aber ich finde es noch nicht mal witzig. Ich finde es auch also sehr, sehr bemüht lustig. Und nun war das ja auf der Bühne da auch so ein völlig unkoordiniertes, die Kamera flippte andauernd irgendwie zu anderen Personen. Ich glaube, da waren sogar auch mehr als 6 Personen auf der Bühne. Und es war also mit verkleideten Katzen, die so wie Samson oder so irgendwie da auf der Bühne tanzten. Und und die sind meines Erachtens auch zu Recht nicht weitergekommen, weil es einfach auch, es war auch, also ich sag mal, wenn man das halt so vergleicht mit zum Beispiel Wada Hade Dude da oder so, es ist halt auch so ein Quatschlied, aber es ist halt gut produziert und dieser Song ist halt einfach nicht gut produziert, also sie muss aber tatsächlich wohl irgendwie, ich weiß nicht, in Deutschland leben oder so. Also sie hat sehr akzentfrei Deutsch gesprochen oder das auch gesungen. Also da muss irgendwie tatsächlich so halb so Native Speaker irgendwie, muss sie wahrscheinlich sein. Naja, die lebt irgendwie in Deutschland. Also und ich glaube sogar irgendwie in Nordrhein-Westfalen, so 100%, weiß ich nicht genau, aber ich hatte das mal gelesen irgendwie. Und die ist ja auch irgendwie sehr, sehr bei YouTube aktiv und macht irgendwelche Sachen und sowas. Unbekannt ist sie nicht. Ja. Ja. Ja, also das, lassen wir mal gucken. Esti Laul ist, glaube ich, in 14 Tagen, meine ich, muss am 16., glaube ich, sein. Können wir gleich auch noch mal schauen. Denn wir haben auch eine extra Seite für euch, wenn ihr die Vorentscheide verfolgen wollt, auf escgreenroom.de. Da haben wir so eine Liste mit unseren Livestreams aufgelistet. Und da hat sich jetzt der Eurovisionswolf auf Twitter gemeldet. Übrigens jemand, den man auch gut folgen kann, weil der sehr detailliert und kenntnisreich über den ESC auch schreibt und auch die Songs der Vorentscheide gut bewertet und so weiter. Also den kann man gut folgen, wenn man sich für den ESC wirklich auch entscheidet. Also @Eurovisionswolf in einem Wort. Könnt ihr ruhig mal folgen. Und er hat uns geschrieben, ein großes Dankeschön an dieser Stelle mal an den ESC Green Room für die Bereitschaft der Livestream-Links. Wenn man erst spät nach Hause kommt, erleichtert es mir jedes Mal das nervige Suchen und man kann schnell einsteigen. Toller Service. Und das freut uns natürlich irgendwie sehr. Das ist keine Gehirnchirurgie, an diese Livestreams irgendwie zu kommen. Also überhaupt nicht. Aber es ist natürlich, also ganz oft erlebt man das ja halt, dass dann viele sehr panisch bei Twitter fragen, wo kann man denn irgendwie den Livestream irgendwie halt finden und so weiter. Und das ist von uns einfach ein Service, den wir euch da bieten wollen, damit ihr hinterher, wenn wir über die Vorentscheide auch reden, dass ihr da auch mitreden könnt oder obwohl es manchmal echt nicht einfach ist, die zu finden. Also manchmal denkt man sich, wo kann man das denn jetzt gucken? Das ist manchmal echt schwierig, auch bei manchen Ländern irgendwie den Stream dann zu bekommen. Oder manchmal kriegt man den auch ganz schlecht. Und wenn, senden sie dann den nicht irgendwie, dann nur auf YouTube oder nur auf Facebook. Oder es ist ganz manchmal echt extrem verwirrend. Da muss man eigentlich bei jeder Vorentscheidung irgendwie immer gucken. Das ist echt nervig manchmal auch. Also das würde ich mir auch halt irgendwie einheitlicher wünschen von der EBU irgendwie auf Eurovision TV. Das hatten wir ja lange Jahre so, aber leider machen die das ja nicht mehr. Und aber das wäre ein schöner Service von Eurovision TV, wenn man nochmal alle Vorentscheide irgendwie verlinken würde, aber gut. Jetzt machen wir das. Also Eurovision TV hat so nach meiner Erinnerung, glaube ich, auch nicht immer alle Vorentscheide, aber sie haben zumindest die Finalshows dann in dieser Liste gehabt. Und ich glaube 2017 oder so haben sie das, glaube ich, dann eingestellt. Da lief das dann irgendwie aus und ja, muss natürlich auch jemand dann im Hintergrund sein, der das dann irgendwie aktualisiert. Und da wir ja hier so ein 100-köpfiges Team hier im Hintergrund ja, haben, die genau, alles für uns genau. machen, die ja, uns natürlich. Den Kaffee bringen und ja, also, ne? Das, wir haben auch Praktikanten und genau, so, die alles für uns genau. machen. Also wir machen hier keinen Finger krumm, wir reden hier nur dumm und ne? Sehe ich gar nicht ein, dass ich hier noch irgendwas schreibe. Nee. Bloß also, nicht, wir machen hier gar nichts. Nein. Wir haben nur, nee. Wir machen keinen Finger krumm. Also das ist Nein, also wie gesagt, das war, das ist ganz toll, diese Rückmeldung. Und seid weiterhin fleißig und macht uns da mit Kommentaren glücklich. Und natürlich, wenn euch auch was nicht gefallen hat, könnt ihr das natürlich genauso dann auch schreiben. Das finden wir. Wir haben noch einen Kommentar, auf den kommen wir dann vielleicht später noch mal zu sprechen. Das ist Dr. Sanremo, nennt er sich. Er hat einen ganz ausführlichen Kommentar bei uns hinterlassen. Also auch ganz, ganz toll. Und er hat sich da unter anderem auch über den französischen Vorentscheid Destination Eurovision auch dann ausgelassen. Und da können wir ja nachher nochmal Auszüge aus diesem Kommentar dann irgendwie vorlesen, wenn wir dann gleich zu unserem Schwerpunkt dann Destination Eurovision irgendwie halt kommen. Ja, sonst irgendwas so in Richtung Feedback oder hast du da auch noch irgendwas? Nö, es hat sich, also bisher nicht. Also wir haben ein bisschen, nö, eigentlich nicht. Nicht, dass wir so. Gut. Das war es eigentlich so. Das war es eigentlich soweit. Wir haben also soweit alles. Ja, machen wir weiter, würde ich sagen. Dann machen wir weiter, denn es gibt Neues aus Tel Aviv, würde ich es jetzt mal sagen. Die vier Moderatoren sind bekannt. Sozusagen zwei Moderatoren, eine Dichterin und ja, und wer war das noch? Und irgendwie, ja. Ein Model haben wir noch. Und ein Model, genau, richtig. Genau, Bara Refaeli oder Refaeli, wie auch immer. Ist doch nicht ganz so einfach. Refaeli würde ich sie sagen. Refaeli, genau, ein israelisches Model, wo ihre Großeltern teilweise aus Litauen, Italien und Polen kommen. Also, es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr internationale Künstlerin, hat auch. Auch in Deutschland mal in der Jury gesessen bei Million Dollar Shooting Star, also bei Sat.1. Also sie ist auch in Deutschland mal unterwegs gewesen. Also das ist ganz spannend. Mal gucken, wie sie das moderieren wird. Da bin ich ja echt gespannt, wie das dann so ankommt. Dann haben wir noch jemanden, ne? Und mit Eres Tal wird sie dann zusammen sozusagen die Hauptsendung moderieren. Der ist eigentlich der älteste unter den Vieren, ist ein israelischer Moderator, der auch schon seit gut 25 Jahren fürs dortige Fernsehen verschiedene TV-Formate präsentiert hat. Unter anderem war er auch Moderator der israelischen Version von Big Brother. Und er hat sogar im letzten Jahr für Khan den Eurovision Song Contest kommentiert. Die beiden werden ja sozusagen den Song Contest auf der großen Bühne moderieren. Und es gibt ja eben etwas abgelegener, hätte ich jetzt gesagt, irgendwie in einer anderen Halle dann den Green Room. Also es wird wohl in diesem Jahr nicht mehr so sein, dass der Green Room mitten unter den Zuschauern sein wird, weil nicht mehr wohl so genug Platz irgendwie dafür da ist. Und dann können die beiden natürlich nicht immer hechelnd rüberlaufen und dann die Interviews machen. Also haben sie sich da so ein bisschen aufgeteilt. Da ist dann zum anderen, das ist die wiederum die Jüngste, das ist Lucy Ayob. Sie ist die Jüngste, hat auch so eine sehr interessante Bandbreite. Sie ist zum einen Fernseh- und Radiomoderatorin, dann ist sie aber auch Poetry Slammerin. Und sie ist Christin, das ist auch spannend. Also sie ist so arabisch-Christin, genau. Ja, genau. Und sie ist also Poetry Slammerin, sie hat auch viel studiert, Philosophie, Politik, Wirtschaft und Recht. Und sie war auch schon mal Spokesperson, hat da auch ein bisschen für Furore oder für Protest gesorgt, weil sie da neben Englisch dann nur Arabisch gesprochen hat. Und da haben sich so einige Israelis dann auch so von staatlicher Seite dann hinterher über sie sehr aufgeregt. Aber das scheint ja ihrer Karriere keinen Abbruch getan zu haben und hat da auch schon, also schon viele Dinge auch beim obwohl sie erst 26 Jahre alt ist, ist sie wohl schon auch sehr, sehr routiniert in dem, was sie da beim Fernsehen und beim Radio irgendwie tut. Und das Spannende ist eigentlich, dass ihre Großeltern auch noch Holocaust-Überlebende sind. Das ist ja auch nochmal so ein Fingerzeig, ne? Dass sie als Moderatorin dann auch noch dafür ausgewählt wird. Das ist schon, weil Thomas Schreiber hat ja schon gesagt, dass man nach Kat Vashem möchte, zur Gedenkstelle in Israel, zur Holocaust-Gedenkstätte. Und da auch ein bisschen etwas Programm machen will. Und das ist halt auch schon ein Statement, ne? Wenn man jemanden dort als Moderatorin aufstellt, die halt, wo die Großeltern mal in einem Konzentrationslager waren, ne? Ja, da wird es natürlich in Israel viele geben, die da solche Verbindungen haben, Richtung zu den Großeltern oder so. Das ist natürlich, ja, aber das ist natürlich irgendwie schön, wenn das dann irgendwie auch so, ja, auch so sich niederschlägt in praktisch dann in den Moderatoren. Ne? Und dann haben wir noch Azi Azar, der ist Moderator von Rising Star in Israel, also den französischen Vorentscheid, den israelischen Vorentscheid in Israel, der ja ganz neckisch heißt Hakova Haba, Mama mia, hebräisch nicht einfach, aber ja, und der macht, moderiert den Vorentscheid dort und ist jetzt diesmal auch der Moderator für den Song Contest. Mhm. Ja, und die beiden haben ja auch schon das Allocation Draw, die Auslosung moderiert, die beiden. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu. Und ja, im ersten Moment habe ich ja erst gedacht, schon wieder vier Moderatoren. Im letzten Jahr haben sie sich ja da so ein bisschen auf den Füßen rumgetreten. Und eigentlich hätte es da gab es irgendwie zwei von denen, die das ganz gut gemacht haben. Und auf die anderen beiden hätte man gut verzichten können. Ich glaube aber hier in dem Falle, weil es eben halt auch räumlich sehr stark auseinander liegt irgendwie mit Green Room und Hauptbühne, ist das, glaube ich, diese Arbeitsteilung gar nicht mal so schlecht, wenn eben halt, wie gesagt, ja, eigentlich stehen so ein bisschen die Erwachsenen auf der Bühne, ne, auf der großen Bühne, und die Kinder dürfen dann den Green Room moderieren. Also nicht hier unseren Green Room, sondern da, wo sich nachher die Teilnehmer praktisch auf den Sofas niederlassen und auf ihre Punkte warten und auf die Reaktion. Und ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung und haben, glaube ich, ganz erfahrene Leute da am Start und die sozusagen da auch ein bisschen was abdecken. Also auch ja, von der Aufteilung Männer, Frauen, auch so ein bisschen vom Alter her so ein bisschen aufgeschlossen. Also das ist, glaube ich, irgendwie eine ganz gute Geschichte. Warten wir mal ab. Bei Bar Raffaeli hat es mich nur ein bisschen gewundert. Da war ja mal vor einiger Zeit, es ging sogar auch durch die deutsche Presse, dass ja Vorwürfe vorlagen wegen Steuerhinterziehung. Und ich weiß nicht, wie weit das gediehen war. Wahrscheinlich konnte sie das irgendwie halt ausräumen. In dem Falle hat es dann wohl auch nicht dazu geführt, dass man sie nicht für diese Moderation engagiert hat. Also insofern, und sie ist, ja, und die war auch mal sogar 5 Jahre mit Leonardo DiCaprio. Ich habe immer gesagt, dass sie mit Brad Pitt zusammen war. Ist ja auch Quatsch, aber Leonardo DiCaprio, mit dem war sie mal 5 Jahre zusammen. Ist allerdings auch schon 2-mal verheiratet gewesen. Also ist jetzt, irgendwie hat sie da mal mit, ich glaube, 18 Jahren oder so, einen älteren Freund der Familie, was auch immer das heißt, hat sie geheiratet. Dadurch ist sie da wohl irgendwie in diese Modewelt aufgestiegen und hat, glaube ich, mit dem auch irgendwie Kinder. Die haben sie aber, glaube ich, nach 5 Jahren dann auch haben scheiden lassen. Und sie ist jetzt aktuell auch mit, also nicht mit Leonardo, aber mit jemand anders irgendwie halt dann auch verheiratet und hat, glaube ich, im Vorvor und letzten Jahr, glaube ich, auch Kinder gekriegt. Und wenn das so weitergeht, können wir brisant Konkurrenz machen. Also Ja, ich habe es nur gelesen. Also ich will ihr nicht vorwerfen, es wären Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung. Das ganz klar. Super, das hat unsere 30-köpfige Rechtsabteilung uns nochmal empfohlen, das sozusagen. Und jetzt stapeln wir die oder Wo willst du denn die hinpacken? Müssen wir die stapeln bei uns, oder? Nein, wir haben ja so ein 20-stöckiges Hochhaus, ne? Wo wir alle Mitarbeiter untergebracht haben. Also das ist ja hier so ein Riesenkomplex da, ne? Genau. Ne, nach der 24. Folge Green Room möchte ich auch mal dann wirklich nur noch wie so ein Star irgendwie hier ans Mikrofon treten und dann soll man mir das hier noch so vorlegen und dann sabbel ich da ein bisschen. Dir noch ein Weinchen hinstellen und genau. Dann ist gut. Ja. Ich glaube, wir verlieren jetzt gerade Hörer, weil wir jetzt langsam abgehoben werden. Nein, aber machen wir lieber weiter im Allocation Draw, da waren wir jetzt. Nee, ich wollte noch kurz zu Tel Aviv was sagen. Bitte gerne. Weil die Fans warten ja jetzt immer noch auf die Tickets für die Shows und die jeweiligen Proben. Eurovision TV hat da jetzt nochmal eine Verlautbarung geschrieben. Also zum einen wird es der Ticketanbieter Lian, also wird mit L-E-A-N, wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. Da gibt es dann nur dort gibt es dann die Tickets. Also lasst euch nicht irgendwo über eBay oder so jetzt irgendwas aufschwatzen, wir hätten ein Ticket und so weiter. Nur da drüber. Und es soll aber erst die Tickets jetzt im Laufe des Februars kommen. Also es wurde ja angekündigt Ende letzten Jahres, dann wurde auf Januar, jetzt hieß es ja Allocation Draw, danach soll es sie geben. Es gibt wohl einige Verzögerungen, weil das weiß ich auch, der ECG, der Deutsche Fanclub, bei dem ich auch Mitglied bin, schreibt immer munter auch E-Mails, dass man sich noch gedulden soll und sie wissen auch noch nichts weiteres und so weiter. Also da muss man noch mal einen ganz kleinen Moment warten. Tickets erwartet nicht, dass ihr die jetzt fürs Finale für 20 € kriegt. Das wird ein bisschen teurer werden. Aber wie gesagt, geht nur über diesen Ticketanbieter, wenn das dann angeboten wird und nicht an irgendwelche Schwarzhändler oder so. Aber im Februar soll es dann jetzt irgendwie losgehen. Was wir schon gesehen haben, ist, für unser Lied für Israel, für den deutschen Vorentscheid, gibt es immer noch Ticket. Und zwar bei tvticket.de zum Preis von 39 €. Also solange der Vorrat reicht, könnt ihr da immer noch für Berlin auch noch Tickets ergattern. Und wer da noch nicht war, der sollte sich das vielleicht auch mal nicht entgehen lassen. Genau. Aber jetzt geben wir zum Allocation Draw zur Auslosung der ersten und zweiten Halbfinals und der Verkündung der Wertung der anderen 5 Big Five und dem israelischen Sieger. Genau. Wer hat denn da so abgeschnitten oder wie war denn so die Auslosung? Ja, vielleicht kann man das mal so vorweg mal erstmal sagen, was das genau ist. Das ist so eine Auslosung, kennt man ja vielleicht auch so von der Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft mit so Töpfen. UEFA Cup und all sowas. Genau, und da wird das dann irgendwie, wer wie mit wem spielt und so weiter. Und das ist eigentlich immer so eine ganz trockene Veranstaltung, weil da oft dann so viele Offizielle dann da sitzen. Da sitzen wahrscheinlich irgendwie so Head of Delegation oder Leute vom Fernsehen und so weiter. Was ganz lustig war eigentlich noch, dass der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, der hat dann noch das Tedeum von der Eurovision auf der Blockflöte dann irgendwie auch noch angestimmt, weil er dann gesagt hat, ja, es ist mein großer Traum, mal beim ESC aufzutreten, und das hat er sich dann irgendwie wahrgemacht. Das ist auch, glaube ich, ein sehr charismatischer Bürgermeister, der nämlich schon seit 1998 dort immer, seit, ich glaube, immer alle 4 Jahre immer wieder gewählt wurde. Mhm. Der ist da wohl auch sehr, sehr beliebt und der hat wahrscheinlich auch federführend dafür gesorgt, dass der ESC in seine Stadt kommt. Und der hat das noch ein bisschen so lustig gemacht. Da hat dann also auch noch der Vizebürgermeister von Lissabon hat dann auch noch eine Rede gehalten, denn das Ding ist, es gibt so einen Schlüsselbund, der wird seit 2008, hängt jedes Land am Ende eines ESC so seinen Schlüssel irgendwie mit dran. Das Ding muss wohl auch schon mega schwer sein, weil, wie gesagt, ist ja seit 2008, das sind richtig, also große, übergroße Schlüssel, also sind nicht so normale. Und der eine hat dann so große Plexiglasplatten, der nächste hat irgendwie noch was anderes, auch einen Schlüssel oder wie auch immer. Und das wird dann immer vom alten Bürgermeister an den nächsten sozusagen übergeben. Und damit ist dann auch Tel Aviv damit offiziell jetzt ESC-Host City. Und kann jetzt sozusagen mit der Arbeit beginnen, obwohl die Arbeit ja schon seit Sommer irgendwie dann auch losgegangen ist. Jan-Ola Sand hat da noch irgendwie schöne Worte gehalten, der dann noch erzählte, dass er bereits 1999 auch schon beim ESC in Jerusalem war. Damals war er dann noch Head of Delegation für Norwegen, fürs norwegische Fernsehen. Und hat von damals noch geschwärmt, dass das ein ganz toller ESC irgendwie halt war. Und ja, und was man dann eben halt so bei so einer Auslosung wirklich machen kann. Ganz am Anfang war noch ganz nett, da hat so eine A Cappella-Gruppe, A Cappella, die Quinta in the Half hießen die, die haben das Tedeum nochmal auf A Cappella angestimmt sozusagen. Und das war irgendwie auch ganz nett. Ging auch, glaube ich, man konnte es auf YouTube sich anschauen. Wir verlinken das auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch dann irgendwie auch nochmal angucken. Und das ist so das Geplänkel da drumherum. Und dann, wie gesagt, gibt es so eine Auslosung. Es gibt ja bis auf die Big Five Frankreich, Israel, Spanien, Deutschland, UK und Italien. Die müssen ja nicht ausgelost werden, beziehungsweise es wird ausgelost, in welchem Semifinale sie mit abstimmen können. Und alle anderen müssen sich ja irgendwie entweder im ersten oder zweiten Semifinale für das Finale qualifizieren. Ja, dann Dennis, leg doch mal los. Was würde dir denn augenscheinlich da schon mal als erstes irgendwie auffallen bei den beiden Auslosungen? Naja gut, das ist diesmal sehr, sehr gut aufgeteilt. Schweden und Norwegen dürfen wir sowieso, sind diesmal zusammen in einem Halbfinale, was nicht immer unbedingt ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann. Das weiß man ja nie so genau, was für Songs dabei rauskommen. Aber die sind ja auch extra in so Töpfen unterteilt, damit die nicht unbedingt zwingend sich so gegenseitig auch Nachbarpunkte Länder geben können, ne? Wir gucken mal. Also wir haben jetzt hier so einige Länder in den ersten Halbfinale, ist zum Beispiel Finnland, Montenegro, Polen, Serbien, Tschechien und so weiter. Zypern, selbst Australien ist im ersten Halbfinale und Frankreich, Israel und Spanien dürfen da auch mitvoten beim ersten Halbfinale. Und wir gucken mal, da wir die Songs noch nicht kennen, können wir jetzt auch noch nicht sagen, wie das sich auf die Punktevergabe oder auf die Auswertung oder auf die Chancen auswirken kann. Das wissen wir einfach noch nicht. Ja, aber es wurde zumindest schon mal gemutmaßt, das zweite Semifinale sei das etwas härtere. Also Schweden sind dabei, Österreich ist ja in den letzten Jahren auch nicht so unerfolgreich gewesen, vielleicht Rumänien noch, Norwegen. Niederlande vielleicht. Niederlande, noch. Wobei das. Russland? Island ist ja im ersten genau. Semifinale, genau. Ja. Also, wie gesagt, es ist schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, wer da jetzt wirklich da mehr Punkte macht, weil man, wie gesagt, also man kennt ja ein paar schon. Man kennt ja nur die Künstler und kann sich so ungefähr sagen, ich muss gerade mal gucken, nee, ich glaube, sonst wissen wir da ja im Moment. Gut, Albanien kennt man, die ist jetzt im zweiten Semifinale. Das Lied wird ja wahrscheinlich eher so bleiben, wie das eben halt auch bei Festivali e Kangas eben auch aufgeführt wurde, vielleicht noch ein bisschen schön gemacht. Tschechien kennen wir jetzt zumindest. Stimmt, Tschechien sind im Ersten. Genau, Lake Malawi mit Friend of a Friend. Eine Indie-Pop-Nummer, die ich sehr gut finde, aber das können wir nachher noch mal ein bisschen reden. Mhm. Und ansonsten kennen wir noch keinen Song, ne? So außer die zwei. Nee, gibt's genau. Noch nichts. Also insofern genau. Wird schwer, das müsste man jetzt mal einschätzen, wenn man dann die Songs irgendwie halt kennt. Wir haben auch eine ESC-Tabelle auf unserer Seite escgreenroom.de, da könnt ihr dann noch mal schauen, wir haben das da auch noch mal, weil das ist dann auch sozusagen, es werden auch nicht die Reihenfolgen dann gelost, sondern nur in welchen der beiden Hälften der Semifinals die Künstler dann antreten. Alles andere wird dann von der Regie dann zusammen. Das hängt ein bisschen zusammen mit Aufbauten und auch mit der Dramaturgie der einzelnen Lieder. Also nicht dauernd fünfmal hintereinander Balladen, sondern vielleicht auch zwischendurch mal was Schnelles, dann mal wieder was Langsames. Und das hält man sich so vor, aber es ist eben halt gesetzt, in welchem Semifinale und in welcher Hälfte. Wichtig ist jetzt vielleicht für uns noch, wir dürfen beim zweiten Semifinale dann am Donnerstag, den 16. Mai, mit abstimmen, zusammen mit Großbritannien und Italien. Und Gastgeber Israel, Spanien und Frankreich, die werden dann im ersten Semifinale dann darüber abstimmen. Genau. Ja, gut. Über den französischen Beitrag sprechen wir ja auch gleich. Also von daher, der steht ja auch schon fest und auch der spanische. ansonsten, hast du noch was zum Allocation Draw? Ich glaube, das ist Nein, alles weit. Andere kann man sich da wirklich Wir haben auf der Seite auch dann so ein bisschen so die Kontaktdaten der Künstler zu ihren sozialen Medienkanälen wie Facebook, wie Twitter. Wenn ihr da Lust habt, dann könnt ihr denen dann eben halt auch da im sozialen Medium eures Vertrauens dann auch folgen. Und dann könnt ihr die Künstler in den nächsten Monaten da so ein bisschen mit begleiten. Genau. Und bei uns geht jetzt weiter um den französischen Vorentscheid, der jetzt durchgelaufen ist. Destination Eurovision. Und ich muss sagen, eine schöne Sendung haben sie gemacht, oder? Was sagst du? Eine sehr, sehr spannende und vor allem sehr, sehr spannende Abstimmung im Finale. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Gewinner ist ja Bilal mit Roi, König. Und der ist ja so eine etwas androgyne Person, sagen wir mal, der sich nicht festlegen will, ob er Mann oder Frau sein möchte, was auch okay ist, denn wir hatten ja auch schon Conchita Wurst, die bewusst sich ja auch mit als Kunstfigur verkauft hat, um mit Bart und so weiter rumgelaufen oder rumläuft und auch Kleider anzieht und so weiter, was auch sehr, sehr viel kontroverse Diskussionen hervorgehoben hat. Und bei ihm ist es dir ja gerade sehr, sehr ähnlich, denn er wird gerade in den sozialen Netzwerken sehr, sehr, sehr mit miesen Kommentaren beschrieben. Und da ist er, scheint es auch so zu sein, dass er das dort sein Management mit einem Anwalt auch Anzeigen laufen lassen hat, um halt da entgegenzuwirken, weil es wohl schon Ausmaße annimmt, weil er Morddrohungen bekommt und so weiter, was nicht so besonders schön ist. Ja, das geht natürlich auch überhaupt nicht. Also die gehen wohl jetzt im Moment tatsächlich auch dran und verklagen auch sämtliche Leute wohl, die irgendwie auch in den sozialen Medien ihnen auf ganz böse Weise irgendwie. Ja, ich muss es leider sagen, wie es leider auch bei solchen Künstlern auch oft üblich ist im Internet, aus welchen Gründen auch immer da Leute meinen, den jetzt hassen zu müssen, was ich auch absolut ablehne, deswegen zu tun. Das ist so eine Geschichte, die überhaupt nicht geht, weil der ESC sollte sich, sagen wir mal so, sollte sich schon irgendwie durch Toleranz und so weiter auch auszeichnen und jeder kann so nach seiner Fasson leben und wenn eben halt auch die Mehrheit des Publikums meint, ihn nach Tel Aviv schicken zu müssen, dann ist das sicherlich auch so eine richtige Sache. Bei mir persönlich ist es natürlich so, ich finde den Song einfach kalt und nicht besonders sehr gut. Ich habe gestern noch mal den Auftritt mir auch noch mal auf YouTube angeguckt. Ja, er kann schon auch ganz gut singen, so ist das jetzt auch. Und die Präsentation, auch gerade dieses, wo er so mit der Hand hinten, die Hand hinter den Kopf hält und da so eine Krone sozusagen nachbildet, das soll dann auch so ein Zeichen sein, was sich wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen einprägen soll. Aber mir hat es nicht so gut gefallen. Er ist ja es gab ja zwei Vorrunden bei Destination Eurovision und er war in diesem sehr, sehr schwachen, in der sehr schwachen ersten Runde. Und da, dass er da so durchgezogen ist, das ist auch überhaupt gar keine Frage gewesen, weil da waren wirklich, ich glaube, vier kamen, glaube ich, immer weiter. Genau, vier von neun, glaube ich, 18 hatten sie ja, 18 Songs. Ja. Und genau, vier Stück sind weitergekommen, Chimène ist noch weitergekommen und so weiter. Also da gab es ja einige gute Künstlerinnen und Künstler auch, die dort aufgetreten sind. Ich hätte mir ja auch ein paar andere Sachen gewünscht, die so gewonnen hätten. Also ja, du hattest ja jemanden, den du sehr, sehr, sehr gerne gehabt hättest, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz entsinne, der für dich so als Siegerin schon eigentlich feststand, aber dann doch es anders gekommen ist? Ja, also Das ist natürlich sehr, sehr persönlich auch gewesen, weil ich einfach den Song von Simone Tous les deux irgendwie einfach super klasse fand. Sie hat da sich so ein bisschen so mit dem Verhältnis zu ihrem Vater irgendwie halt abgearbeitet. Und ich fand es sehr, sehr ergreifend, weil insbesondere, gut, ich habe mal in ganz, ganz frühen Jahren, das ist also schon super lange her, auch mal Französisch gehabt, aber auch vieles wirklich auch vergessen. Insofern hat es jetzt gar nicht damit zu tun, was ich daraus verstanden habe. Hinterher habe ich natürlich mir die Lyrics dann auch mal gelesen und übersetzt irgendwie. Und die hat so in den ersten Malen, wenn ich dieses Lied gehört habe, ob nun irgendwie bei YouTube oder auch auf Spotify, ich habe immer ein bisschen geheult. Also ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe so gedacht, sag mal, wie macht die das? Und die muss ganz dringend irgendwie nach Tel Aviv, weil das ist eine so ergreifende Nummer. Ich weiß nicht, ob es wirklich bis Mai getragen hätte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das wäre meine absolute Favoritin gewesen, wo ich seit längeren Jahren auch wirklich mal wieder für einen Song beim ESC wirklich gebrannt hätte und dafür dann auch gestanden hätte, was ich so in den letzten Jahren überhaupt nicht hatte. Ich habe immer so eine Line-up von vielleicht 10 Künstlern, wo ich so da, ja, finde ich auch gut, aber ich brenne da nicht für. Und das wäre so ein Song gewesen, für den ich jetzt so ganz persönlich einfach auch gebrannt hätte. Aber ich fand auch zum Beispiel Chimène war auch eine hervorragende Nummer gewesen, eine sehr schnelle Nummer, eine sehr kraftvolle Nummer. Die hatte nun auch eine sehr gute Stimme. Wobei sie für mich mehr so manchmal so in der Stimme, das fand ich manchmal ein bisschen zu doll. Aber das sind halt dann auch, da jammert man auf ganz hohem Niveau. Also das war aber richtig, ne? Gut. Die Live-Auftritte von ihr waren richtig super. Ja. Es gab ja mehrere gute Sachen. Also Macy, oh la la, ich hatte erst gar nicht gedacht, dass die vielleicht so ein bisschen weiterkommen, weil so schlecht war das gar nicht. Obwohl das eigentlich ein bisschen eher nach Lena klang als alles andere. Aber so ein paar Sachen waren echt nicht schlecht. Also da kann man, ich glaube, gut aufbauen. Und bei BeLive finde ich halt auch das Problem, dass der Song in zwei Sprachen, also da wechseln sich die Strophen in Englisch und Französisch immer ab. Ja, ganz leicht. Ne? Und das finde ich halt. Das meiste ist, glaube ich, in Französisch, ne? Genau, aber ich finde das ganz schön anstrengend, das in so einem Mischding zu haben. Das funktioniert da irgendwie, also das irritiert mich. Und ich glaube trotzdem, auch wenn ich nicht ein Fan von dem Song bin, ich glaube trotzdem, dass er sehr, sehr gut, ich denke, sehr, sehr gut abschneiden wird. Vor allem wegen seiner Geschichte, wegen seiner emotionalen Aufarbeitung seiner Kindheit, weil bei dem Auftritt werden wir nämlich Fotos von ihm oder Filme auch von ihm in einem kleinen Fernseher. Ich hab immer so Erinnerungen an Michael Schulte, aber egal. So kleine Fotos von ihm und so aus der Kindheit auf dem Bildschirm haben, wo er eigentlich so ein bisschen seine Kindheit widerspiegelt und auch seinen Lebensprozess oder seinen Entstehungsprozess, seinen Entwicklungsprozess so also ein bisschen nachverfolgt wird. Das ist schon gut gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob er sich noch steigern kann bis zum Mai. Weil er hat stimmlich auch ein paar Probleme, das haben wir auch ein bisschen gehört, er singt jetzt nicht ganz schlecht oder so, aber er hat stimmlich schon Probleme und ich bin gespannt, wie das dann in Tel Aviv aussieht, diese Performance. Das kann ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen, aber wir gucken mal. Also ich denke, er wird definitiv, wie gesagt, gut abschneiden, auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Aber ich glaube, das wird mindestens Top 10 werden. Also er polarisiert auf jeden Fall in verschiedene Richtungen. Es gibt natürlich die Hater, das finde ich natürlich überhaupt nicht gut, dass das so in diese Richtung geht, weil dann mag man den Song einfach nicht und fertig. Da muss man sich dann nicht noch an so jemanden abarbeiten, indem man da noch irgendwelche Kommentare dazu abgibt. Aber mir fehlte da eben halt auch so ein bisschen, ich glaube, es schwang ja immer so ein bisschen mit, er ist ja so die Kopie von Conchita. Ich glaube, genau. Das hängt ihm so ein bisschen an, weil er bei Voice Kids damals in Frankreich dieses Rise Like a Phoenix dann eben halt aufgeführt hat bei der Blind Audition und seitdem wird das so ein bisschen so so getan, als wenn er jetzt Conchita versucht nachzuahmen. Das ist sicherlich sein Vorbild. Aber ich glaube, damit muss man es dann irgendwie auch abtun. Ich kann es nicht so ganz beurteilen. Sicherlich wird vielleicht das französische Fernsehen mit ihm dann auch noch mal tatsächlich den Auftritt noch mal verbessern, als er jetzt bei Destination Eurovision irgendwie halt war. Insofern könnte da auch noch ein bisschen, also es war halt sehr, sehr, sehr, sehr kalt und berechnend und das kann manche Leute, das können manche Leute gut finden. Also ich glaube, das ist vielleicht, aber wenn jemand polarisiert, dann kann es ja sein, dass du nicht unbedingt die überwältigende Mehrheit der Zuschauer auf dich ziehst. Und das kann natürlich auch sein, dass das eben halt eher die letzten 10 Plätze nachher im Finale sein könnte, weil es sind ja verschwindend wenig Künstler bekannt, geschweige denn Songs, wo man es irgendwie beurteilen könnte, ob er jetzt unbedingt jetzt also den Eurovisionsmoment irgendwie zaubern kann, den wir uns ja irgendwie alle dann erträumen. Ja. Ne? Also das ist, muss man mal abwarten. Aber man muss dazu noch sagen, dass der Song auch von Madame Monsieur mitgeschrieben ist und sie da einen sehr, sehr großen Beitrag dazu getan haben, diesen Song so ein bisschen zu pushen. Habe ich auch in den sozialen Netzwerken bei denen so gesehen. Die haben ihn sehr, sehr, sehr gepusht. Und ich glaube, das hat auch damit auch nochmal so ein Ding gegeben, weil die Halle ist ja, die Halle, das Studio ist ja ein Studio gewesen. Das Studio ist ja teilweise ausgerastet, als er aufgetreten ist. Ne? Das war schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Ich glaube auch, die haben da etwas sehr, sehr Hohes reininterpretiert zu ihm. Ne? Ich glaube, das ist so ein Hoffnungsträger für einige gewesen, die da im Publikum gestanden haben. Aber ob er das wirklich so rüberbringen kann in Tel Aviv auf einer ganz großen Bühne von mehreren Millionen Zuschauern. Das muss man halt sehen. Das also er ist, ich ja, er ist ja irgendwie YouTuber, hat ja auch irgendwie einen eigenen Kanal. Mhm. Da bin ich auch mal drauf gewesen. Nun bin ich da jetzt tatsächlich in dieser YouTube-Welt auch nicht so ganz zu Hause. Wenn ich mir aber irgendwie ansehe, in Anführungsstrichen, hat er nur 800.000 Abonnenten. Das halte ich jetzt für, ja, das halte ich für einen YouTuber jetzt auch nicht so wahnsinnig doll, weil das jetzt so. Das ist gar nicht schlecht. Weil das, ja, aber ich glaube, so die richtigen gut gehenden YouTube-Kanäle, die gehen ja locker in die Millionen irgendwie rein. Und einige gehen halt auch in die Höhe, weil er da wahrscheinlich ein bestimmtes Thema angesprochen hat oder wie auch immer. Da wurde mit Sicherheit von seiner Seite aus da im Hintergrund auch ein bisschen nachgeholfen und hat er dann tatsächlich auch im Publikum, aber wohl eben halt auch bei den Televotern irgendwie seine Fans ganz gut auch mobilisieren können. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Also wie gesagt, der hat ja einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bekommen von den Televotern. Bei der Jury war ja in Anführungsstrichen, glaube ich, nur Zweiter. Oder nee, Fünfter sogar, sehe ich jetzt Fünfter hier sogar nur, ja, Fünfter. Und hat aber insgesamt 35,7%. Die anderen sind so bei 15%, 12%, 14%. Also das ist schon ordentlich, was er da an Stimmen bekommen hat. Und dann ist es halt tatsächlich auch, wir haben uns ja irgendwie über Facebook dann an dem Abend, ich war mega sauer, weil ich so dachte, sag mal, das kann ja aber nicht angehen. Und stimmt, du warst richtig sauer. Und da bist du auch noch mit der Demokratie gekommen, da habe ich so gesagt, ey, jetzt reicht's aber auch. Du bist ja richtig ausgerastet, als er das gewonnen hat. Ja. Ich habe das so ein bisschen von außen betrachtet und gemeint, gut, der Song ist nicht gut, aber die Person wird ganz viel Aufmerksamkeit haben, was auch nicht schlecht sein muss. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das wissen wir einfach nicht, weil wir die Menschen, die ja nicht kennen, die das dann sehen und dann dafür voten, das wissen wir nicht. Also in denen kann man nicht reingucken, aber wenn man jetzt die letzten Jahre die Erfahrungen macht, wenn jemand halt wirklich komplett abhebt von dem, was ist, was so in den, gut, wir kennen jetzt noch die ganze Line-Up nicht, die jetzt doch irgendwann kommt, die ganzen, alle Songs, aber wenn der gute Mann so immer noch dieses Aufmerksamkeit mitziehen kann ins Finale und dann denke ich, wird es eine sehr, sehr gute Platzierung sein. Ich glaube nicht, dass er gewinnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist das einfach ein bisschen zu platt, das Lied, finde ich. Ja, also ja. Also da fehlt mir dieses gewisse Etwas. Ja, also da fehlt mir, also ich glaube, der wird eine gute Platzierung machen, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt. Das glaube ich nicht. Mhm. Dazu ist der Song und der Song einfach nicht so gut, dass ich jetzt sage, das könnte was werden. Ich glaube, da werden wir bessere Songs, definitiv haben in dem Line-Up generell. Ja, weiß man jetzt nicht. Also, nee, weiß man nicht. Per heute hat er wahrscheinlich im Moment den besten Song. Das glaube ich schon. Ja, obwohl ich noch einen anderen Song besser finde, aber ja, gut. Ja, also jetzt wo es jetzt wirklich definitiv irgendwie bekannt ist, irgendwie, jetzt wenn wir Spanien nehmen oder Albanien, dann ist das sicherlich der beste Song. Aber wie gesagt, muss man gucken. Und wie gesagt, es sind jetzt auch noch, dadurch, dass ja Frankreich sehr früh irgendwie auch den Vorentscheid irgendwie auch macht, haben sie natürlich auch locker jetzt 3 Monate noch Zeit, das wirklich dann auch zum, ja, beziehungsweise das Staging und so weiter muss ja, glaube ich, auch bis 10. März feststehen, wenn das Head of Delegation Meeting irgendwie halt ist, aber haben zumindest jetzt noch genügend Zeit, um das Ganze wirklich so anzupassen, dass das wirklich auch, dass man es in Nuancen irgendwie, also man kann ja auch viel verschlimmbessern, wenn man an jeder Ecke irgendwie nochmal was neu macht irgendwie, denn letztendlich ist nachher so hat es dann das Publikum auch nicht dann gewählt, muss man mal gucken irgendwie. Ja, wir können uns ja nochmal so ein bisschen mit der Top 5 nochmal aus diesem Destination Eurovision, also ja. Wir sollten ja. Das ist Sylvain Aré. Le Petit Nicolas, da musste er doch seinen Titel sogar noch umbenennen, weil das irgendwie rechtliche Probleme gab, weil das Nicolas irgendwie, der kleine Nicolas irgendwie so ein Buch eigentlich ist, so ein Kinderbuch, und da musste er den Titel ja umbenennen. Das steht, ja genau, da musste ihn umbenennen. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, das Staging war ganz cool gemacht so. Ich weiß nicht, wie das du siehst, das war eigentlich cool gemacht, aber von der Stimme hat er ein paar Probleme. Deswegen war das so ein bisschen, also, das war, genau, es hieß dann nämlich das hieß ja dann vorher dieses Nicolas, das musste ja umbenannt werden, wie gesagt. Es war ein nicht schlecht gemacht, also von der Inszenierung, von dieser Inszenierung, wo man so ein bisschen mit den Perspektiven gespielt hat, so, fand ich mega geil. Aber das war irgendwie nicht das Ding, was ich mir vorgestellt habe. So, weißt du? Ja, für mich war es so ein bisschen so ein alberner Zirkussong irgendwie. Ja. Also so da da da da da da da da. Also, und ich glaube, es tatsächlich ist das eben, auch wenn wir dann ja oft dafür eine Lanze brechen, dass auch die Landessprache dann irgendwie zum Zuge kommt, ist es, glaube ich, bei dem Song tatsächlich eher auch noch wichtig, dass man es auch versteht, was der da singt. Und ich glaube, das könnte ein bisschen ein Problem werden beim ESC. Und und wie gesagt, und stimmlich war das jetzt auch nicht unbedingt das mit diesen, ja, wie so Zeichentrick so ein bisschen, das fand ich irgendwie von der Ausführung cool auch irgendwie gemacht. Ganz nett. Also da hat man sich mal was ganz anderes überlegt, als immer nur so Lichter blitzen zu lassen, das denke ich mal auch. Aber fand ich jetzt auch nicht, da gab es letztes Jahr auch so einen ähnlichen Song, der so auch Stimmt. so ein bisschen so wie Theater und so ein bisschen sehr verkopft. Hatte nicht eine Marionette oder sowas gehabt so oder so? Irgendwas, genau. Ja, und da denke ich so, ja. Ich glaube, das ist auch mehr Nische, als dass da wirklich viele Leute für anrufen würden. Genau. Ich, ne? Emmanuel Moi, La Promesse, den Song fand ich als Studioversion eigentlich ganz cool. Der hatte stimmlich so ein paar Probleme, obwohl das Staging und so von dem ja auch nicht schlecht gewesen ist. Der sich auch so ein bisschen an die LGBT-Szene so ein bisschen gerichtet hat, ne, weil er sich ja auch so um Männer rumgeschlungen und alles mögliche. Ich glaube, der ist auch homosexuell, glaube ich. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Und der hat sehr, sehr, sehr sich da mit identifiziert. Ich fand das nicht schlecht, aber das war stimmlich teilweise. Also der Song ist sehr angelegt, hohe Töne zu singen. Und genau. Da war, finde ich, völlig überfordert damit. Genau. Die Studioversion lässt sich sehr gut anhören, weil das natürlich dann auch darauf optimiert ist. Und er die entsprechenden Takes wahrscheinlich zigmal irgendwie einsingen konnte und dann hat man sich das Schönste irgendwie ausgesucht. Und da auf der Bühne war es natürlich, also das war sehr viel mit Tanz, ganz am Anfang steht er da sitzt er in so einer Kiste und die Kamera dreht sich dann immer die ganze Zeit. Und es sieht so aus, als wenn er auf dem Kopf steht und so weiter. Also diese Elemente, das war schon irgendwie ganz gut, aber war jetzt eben halt nicht der richtige Song für ihn, so um jetzt mal in dieser DSDS-Sprache zu bleiben. Das war sicherlich eins der stärkeren Songs aus diesem Wettbewerb, aber ich glaube, das wäre dann auch eine sehr arme Nummer irgendwie geworden. She-Man war die hätte auch gewinnen können. Das hätte ich jetzt, das wäre jetzt auch okay gewesen, wenn She-Man mit dieser, Pop-Up-Tempo-Ballade, so in der Form ist es so eine Mischung aus allem gewesen. Und das, weil sie hat ja so einen projizierbaren Würfel, wo Folien angestrahlt worden sind, wo sie selber in diesem Würfel war, in der Final-Performance, ist ja dann ein Tänzer da drin gewesen, anstatt sie. Ich fand es irgendwie besser, als sie da drin stand. Ja, ich fand den Tänzer da auch ein bisschen überflüssig. Ich fand das besser, als sie da drin stand. Das fand ich irgendwie, es wirkte irgendwie besser. Ja. Es hat so ein bisschen dieses Staging kaputt gemacht, fand ich. Aber vom Auftritt, vom Gesang her, da braucht man sich auch gar nicht streiten drüber, das war super. Laoua ist auch ein toller Song, den höre ich ab und zu jetzt auch noch. Also ich finde den gut gemacht. Hätte es durchaus auch verdient, nach Tel Aviv zu fahren. Also das wäre, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen, glaube ich. Also da hätten wir, glaube ich, auch wenig. Ja, der Song hat auch so einen sehr gängigen Refrain gehabt. Genau. Und den hat man eigentlich dann relativ schnell, wenn man den auch schon das erste Mal gehört hat, sehr schnell auch verinnerlicht. Und der wäre dann auch tatsächlich hängen geblieben irgendwie. Wenn man den jetzt zum ersten Mal hört, dann hätte man gesagt, ja, super. Also das hätte irgendwie super gepasst, ne? Ja. Also She-Man hätte ich stattdessen auch da gerne gesehen. Ich glaube, sie hat auch durchgängig, glaube ich, Französisch gesungen. Ich glaube, da war jetzt nicht irgendwas mit Englisch zersetzt. Also das fand ich auch irgendwie ganz gut. Platz 2 war Simone mit Töle-Dö. Ja. Das war ja wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunder, wunderschön. Dann übertreib nicht. Das war auch super gemacht. Also das kann man sich, wenn ihr das euch mal anhören wollt, wir haben die Liste bestimmt auch verlinkt auf esgreenroom.de. Genau, und es war ein toller Song. Mhm. Ja, und Bilal, darüber haben wir ja schon gesprochen, der hat natürlich gewonnen. Aber wie weit er kommt, das werden wir sehen. Ich wage mich mal auf so ein bisschen auf kalte Eis. Ich sag mal, so Top 10 ist, denke ich, drin, wenn er seine Attraktivität bzw. seine Performance bzw. seine Geschichte mittragen kann bis ins Finale. Ob das funktioniert, das werden wir sehen. Aber er hat in der ESC-Bubble schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, hat sie sehr, sehr zum Wackeln bringen lassen, sagen wir es mal so. Ja, also ne? Jeder redet über ihn. Das ist nicht unbedingt negativ für jemanden, ne? Ja, und die Show insgesamt, wie gesagt, es waren zwei Vorentscheide und nee, zwei Vorrunden. Zwei Semifinals, und ein Finale. Genau. Was ich noch ganz interessant fand, und da frage ich mich natürlich, ob das so ein bisschen auch da zu dem Ergebnis auch beigetragen hat, wenn ich mir zum Beispiel die Einschaltquote irgendwie angucke, die jetzt auch nicht so doll war. Das erste Semifinale war bei 2,1 Millionen, dann ist es irgendwie ein bisschen eingebrochen bei 1,4 Millionen beim zweiten Semifinale und dann gab es nochmal beim Finale wie beim ersten Semifinale 2,1 Millionen Zuschauer. Das heißt, es ist irgendwie ordentlich eingebrochen beim zweiten, weil wohl wahrscheinlich auch tatsächlich das erste Semifinale so schwach war, dass viele gesagt haben, das gucke ich mir nächsten Samstag irgendwie halt nicht mehr an. Und insofern kann es da natürlich auch dazu gekommen sein, dass vielleicht auch gar nicht im Es sind ja auch tatsächlich im zweiten Semifinale auch noch ein paar Leute nicht, zum Beispiel der Hugo irgendwie, der glaube ich auch gerade mal so zwei, dem fehlten zwei Punkte irgendwie, dann wäre er dann unter den vier reingekommen mit Kimi Blaise. Und das war natürlich irgendwie, also ich glaube auch für französische Verhältnisse sind natürlich jetzt irgendwie 2,1 Millionen Zuschauer jetzt auch nicht gerade so die super Top-Quote. Mhm. Also auch da muss wahrscheinlich das französische Fernsehen da auch nochmal ein bisschen nachsteuern. Was ich ein bisschen überflüssig fand, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ob es letztes Jahr auch schon so war, war in allen Runden dieses Vorweg mit diesen Coversongs. Ich fand das so überflüssig, weil erstens mal gerade in den Semis war es dann so, wo man die Künstler so oder deren Lied noch nicht kannte, haben die sich teilweise, glaube ich, den Weg verbaut, wenn sie dann das Cover nicht so ganz so toll, wenn sie sich vielleicht auch Covers ausgesucht haben, wo man nicht so ohne weiteres irgendwie ran, also zum Beispiel von Bilal, dieses Fuego von Elini aus Zypern von 2018, die Interpretation, die hat mir überhaupt nicht gefallen, das war so ganz, balladig. Ganz schlimm. Und es war bei einigen war es dann auch so, wo nachher der eigentliche Song gar nicht mal so schlecht war und wo ich einfach vermute, da haben sie sich auch tatsächlich, da haben sie einige Punkte dann verschenkt. Und ich verstehe nicht so ganz, wenn das jetzt in der Vorrunde so wäre, dass die Leute sich erstmal mit Coversongs irgendwie vorstellen, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn sie schon Songs haben, warum man da noch so eine, das ging dann immer nur eine Minute oder so, aber es war trotzdem, in meinen Augen war es völlig überflüssig. Ja, überflüssig, ja, das stimmt. Ne? Und ich muss mal jemanden loben, und zwar Christoph Pelander für das Voting, was er gemacht hat, denn das war sehr, sehr nah an uns zwei, ne? Also die Punktevergabe, die er gemacht hat, das war sehr, sehr nah. Deswegen, da haben ja auch einige, auch die Zypern haben ja auch, ziemlich gut gewertet. Einige Länder waren so ein bisschen fraglich, warum das so komisch gewotet worden ist. Aber so vom Voting her hat Christoph Pelander ziemlich nah an uns gewertet. Also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also von daher, naja, super. Die Deutschen sind halt sehr stark immer am Gesamtergebnis beim ESC. Also ist klar, als Deutscher hat man natürlich den Geschmack. Also ja. Was ganz, ganz nett war, es war also ESC-prominent in jeder Show auch dabei, in diesen Jurys. Ich gucke gerade mal, da war also die Zoe aus Österreich war irgendwie dabei. Da war Christa Björkmann, der Produzent vom Melodiefestivalen. Da war Ronja Nisilu, die aus Albanien 2012 auch angetreten war. Christoph Pelander aus Deutschland. Wen kennt man da noch? Rito Peretz aus der Schweiz und Nikolas Josef aus Tschechien. Also es waren immer so vier Leute, die das dann eben halt dann, oder fünf, die dann die Jury da gemacht haben und sozusagen, was wir dann in dieser deutschen Vorentscheidung haben mit den internationalen Jurys, das haben die da bei Destination Eurovision. Es waren auch nicht immer die gleichen, sondern in jeder Show war das dann jemand anders. Und also das haben die ganz gut, das haben die eigentlich ganz gut über die Bühne. Und eigentlich ansonsten war das, finde ich, vom Musikangebot schon überwiegend sehr gut. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder so war. Letztes Jahr war es ja so, es gibt irgendwie so eine nationale Liste, wo irgendwie Komponisten offiziell registriert sind. Und die durften sich auch nur für Destination Eurovision auch bewerben. Ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr genauso war. Aber das war halt so eine, das war so eine Geschichte, da war auch wirklich sehr viel auch Herzblut dahinter. Auch der, wie heißt der noch, der Moderator, ich glaube Garon hieß der, glaube ich, irgendwie. Der hat da, oder Garou heißt der, auch ein Sänger. Der es letztes Jahr schon gemacht hat und dieses Jahr und sehr, sehr professionell und das war wirklich hervorragend. Sie haben es dieses Jahr nicht mehr so ganz familiär in der Halle gehabt, sondern die haben so, es erinnerte so ein bisschen an die Bühne von Lissabon, so mit so Bögen und so weiter, mit viel Licht und sehr Eurovisionsmäßig. Also das haben sie schon sehr, sehr gut über die Bühne gebracht. Und es war auch, es ging immer 2 Stunden, ne? Nee, 3 Stunden genau. Ging das sogar. Ja. Und es war trotzdem sehr kurzweilig. Also genau. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also und man konnte es ja, du hast es ja, glaube ich, im Fernsehen geguckt. Man kann ich habe es im Fernsehen geguckt. Man konnte es im Kabelfernsehen gucken, genau. Ich habe es sogar auf France 2 so gekriegt. Aber sonst haben wir mal auf TV5 Monde konnte man es auch gucken, wenn man es wollte. Also in diesem internationalen Kulturkanal vom französischen Fernsehen. Alles kein Problem. Also im deutschen Kabelnetz kriegt man in der Regel irgendwie einen davon, France 2 oder diesen TV5 Monde. Also das ist kein Problem, das auch im Fernsehen einfach anzuschalten. Das fand ich eigentlich mega genial, nicht irgendwie einen Streamer machen zu müssen, sondern direkt live über Kabelfernsehen das gucken zu können. Das fand ich schon cool. Ja, und ansonsten haben sie dann auch bei Facebook und so weiter, hatten sie dann auch irgendwie Streams, die man dann einklicken konnte. Also das war auch kein Thema. Die hatten auch eine kleine Vorberichterstattung auch bei Facebook auch dazu gemacht. Also insofern war das eigentlich auch eine gute Sache. Und ich finde, für ein Big-Five-Land irgendwie, was sowieso schon dann im Finale gleichgesetzt ist, die müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen irgendwie, weil sie dann auch wirklich auch was Gutes irgendwie halt auch liefern müssen. Das finde ich dann auch. Also jedenfalls ein Termin, den man sich gerne anguckt, mit dem, die fangen ja immer so im Januar dann schon damit an. Und damit kann man dann eigentlich die Eurovisions-Vorentscheidungssaison immer ganz gut irgendwie dann beginnen. Das war irgendwie. Also wie gesagt, bis auf diese Cover-Geschichte, wo ich so denke, das fand ich absolut überflüssig, weil es ist ja keine Castingshow, wo man sich erstmal nur so als Künstler bewirbt, ob man dann nun weiterkommt, war das für mich irgendwie ein bisschen, und da um unbedingt jetzt den ESC-Bezug dadurch irgendwie heranzuholen. Und die einen haben es gut gemacht, die anderen haben es nicht so gut gemacht. Also hier, ich glaube, Chimène hat auch von Edith Piaf was gemacht, das war sehr gut. Ja, also lass es weg und dann wird die Show auch gut. Also das hat mir da schon ganz gut gefallen. Also man kann sich von der Umsetzung her, ist das super. Ich hoffe, sie machen es weiter. Ich hoffe sehr, dass sie es weitermachen, weil vom Format her ist es ja auch, ich meine, sie haben es das zweite Mal jetzt gemacht. Ich hoffe, dass sie jetzt bei diesem Format an sich bleiben, vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen, aber vom Prinzip her ist das ein toller Vorentscheid, also wenn die das so weitermachen würden. Ja, ja. Ja, also anguckbar, macht Spaß, gute Musik, das kann man sich, das würde man sich von anderen Ländern auch mal wünschen, so. Ja, also von daher kann man da nicht großartig meckern. Ja, dann ist ja die Klippe jetzt umso tiefer, ne, wenn wir auf Spanien gehen. Also ganz ernsthaft, dieser Song ist erstens die Totalkatastrophe. Das ist Ballermann ganz schlecht. Diesen Song kann ich nicht hören. Der Typ sieht aus, wie als würde er auf ich will jetzt hier kein Bashing machen oder so, aber der sieht aus, als hätte der irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwo eingekauft. Die Klamottenauswahl sah aus wie, als würde er, mit Parker und so, das war ja ganz schrecklich. Und diese ganze Castingshow, die sie hier machen, also man muss dazu sagen, es ist Fame Academy, eine Sendung, die auch in Deutschland mal lief, in den 90ern, wo unter anderem auch James Comerford als Vocal Coach war, wo die Band Become One raus entstanden ist, wo man kaum jemanden noch davon kennt. Und das ist ja so eine Art Music Big Brother, wenn man das so will. Also, weil dann gibt es da so ein Bandhaus oder beziehungsweise so ein Künstlerhaus, wo dann Kameras überall sind, wo dann die ganzen Menschen beim Vocal Coaching beobachtet werden, beim Performance Training. Dann sind da mal auch mal so Stargäste, die dann auch mal so Unterricht für die machen und so weiter. Unter anderem war in Deutschland Phil Collins dann dort und hat mit denen Songs gesungen und der hat dann mit denen dann auch Live-Performances zum Beispiel gemacht. Und das ist in Spanien sehr, sehr ähnlich. Daher kommt ja auch die Sendung, ist von John de Mol, also der Mann von Linda de Mol, entwickelt worden. Nee, ist, glaube ich, der Bruder, ne? Das ist nicht der Mann. Ist der Bruder? Das ist der Bruder. Nee, der Bruder. Ist der Bruder? Okay, dann ist der Bruder. Ich wollte jetzt keine anderen Verwandtschaftsverhältnisse packen. Nee, aber die sind, ja, das ist, genau. Genau. Und der hat ja auch Big Brother erfunden, auch The Voice erfunden und so weiter. Und das Ding das französische Fernsehen hatte ihn, also Endemol damals, die Produktionsfirma, die es nicht mehr gibt, Die hat er beauftragt gehabt, eine Vorentscheidung zu entwickeln. Und diese Vorentscheidung existierte immer noch. Auch die Spanier hatten ja lange Zeit auch mal eine Pause davon gemacht und auch intern ausgewählt, wo wir auch gute Beiträge durchaus hatten. Und diese Castingshow hat man jetzt wieder ausgekramt seit 2 Jahren. Und leider muss ich sagen, hat sie sich nicht weiterentwickelt. So von der ganzen Gestaltung, Performance-Geschichte. Es ist immer noch sehr, sehr 90er-lastig. Es sieht auch so aus. Die Songs, die dort vorgetragen worden sind, kamen auch sehr, sehr platt und sehr altbacken herüber, fand ich. Das spanische Fernsehen hat ein großes, großes, großes Problem. Also diese Castingshow ist der letzte Müll. Das muss ich jetzt einfach so sagen, das ist echt müllig. Ich weiß nicht, die müssten definitiv irgendwas machen. Und der Song von ihm ist auch nicht besonders. Also. Ja, das ist wie Mickey Nuez heißt der, Lavender. Genau. Und das ist so, ja, so ein Partylied. Genau, Ballermann. Ja, und er hat da so ein paar Mädels, die dann so Trompete spielen und so weiter. Und du siehst auch, die können das gar nicht, die tun nur so. Also das ja, ist aber beim ESC geht das eh nicht anders. So eine ganz, ja, aber das muss schon irgendwie dann muss es auch wirklich mit Musikern sein, wo man zumindest sieht, so wie sie es halten, die können das auch spielen. Also das ist so, ja, und mir gefällt diese Art nicht, mag das irgendwie auch so südamerikanische Klänge sein. Es ist für mich einfach, also man muss so ein bisschen das Gefühl haben, das spanische Fernsehen möchte nicht den ESC ausrichten, weil sie sich die Kosten irgendwie nicht aufbrummen lassen wollen. Also es hat sich dann auch, also erstmal, ja gut, das ist halt die normale Fernsehzeit in Spanien. Das geht dann am Sonntag erst um 22 Uhr ging das los. Es ging, glaube ich, bis um 12:30 oder so. Ich habe es mir auch bis kurz vorher, bis es dann bekannt wurde, dann auch angeschaut. Da war es tatsächlich auch, sprachen wir vorhin drüber, das war sehr, sehr schwierig, da an den Stream ranzukommen. Also das spanische Fernsehen möchte auch nicht so gerne, dass die internationalen Zuschauer irgendwie zugucken. Es gab aber nachher, irgendjemand hat, glaube ich, bei Twitch, glaube ich, auch irgendwie einen Stream gelegt und damit man das irgendwie sich angucken konnte. Das war irgendwie dann auch noch ganz gut. Und ja, also wie gesagt, das ist irgendwie so lustlos irgendwie gemacht und es ist aber auch schon die ganzen Jahre irgendwie, wo sie das dann als Vorentscheid gemacht haben. So ein bisschen, also die probieren da auch jedes Jahr immer was anderes auf und nun kann man nicht wirklich sagen, dass der NDR sich keine Mühe gibt, aber die geben sich noch weniger Mühe. Also weniger das Mühe, ist die so, geben gar keine Das ist so ein bisschen, wo man so denkt, ja, also beim deutschen Fernsehen hat man ja mittlerweile dann gemerkt, dass man jetzt was tun muss und dass man sich ein bisschen, dass man die Ärmel hochkrempeln muss. Und das hat ja auch jetzt zumindest bei Michael Schulte irgendwie geklappt. Und Spanien ist ja immer unter ferner Liefen, ähnlich wie die Briten. Und da geht irgendwie nicht mal ein Schalter irgendwie, macht Klick und sagt, oh, wir müssen es irgendwie zeitgemäßer machen. Das ist leider so nicht der Fall. Das ist eigentlich sehr schade. Also Tja, aber das ist einfach deren Schuld. Und wenn man den natürlich gegen Frankreich setzt, ne, dann muss man sagen, dann ist Frankreich viel besser, definitiv, weil das Spanien ist eine Totalkatastrophe. Ich hoffe ernsthaft, er kommt auf den letzten Platz damit. Alles andere wäre eine Zumutung. Also die war ja schon mal auf dem letzten Platz, die Spanier, ne? Von daher, also das muss auf den letzten Platz, fertig ist. Da gibt es nicht zu diskutieren. Das ist der letzte Platz-Song. Das ist mein letzter Platz-Song. Alles andere ginge auch, weil das einfach schlecht produziert, schlecht gesungen. Also, das kann nur der letzte Platz werden. Also, das würde ich denen auch wünschen, dass sie den letzten Platz kriegen, dass sie endlich mal wieder einen auf den Deckel kriegen dafür. Alles andere geht nicht. Ja, dann sind natürlich noch andere Länder auch bekannt. Wir gehen mal nach Finnland. Da hat man den DJ Darude auserkoren für Finnland. Er heißt eigentlich Ville Virtanen. Man kennt ihn von seinem 2000er-Hit Sandstorm. Wird gerne irgendwie als Hintergrundmusik irgendwie genutzt. Und er wird zusammen mit dem Sänger Sebastian Reimann in Tel Aviv auftreten, weil er natürlich kein Sänger ist, sondern nur DJ, und wird sich da wahrscheinlich so ähnlich wie der polnische Beitrag 2018 so ein bisschen, so eine Geschichte wird das wahrscheinlich werden. Ja, ist intern praktisch ausgerufen, und es wird so ähnlich wie Sarah Alto, wie bei Sarah Alto sein, mit drei Songs irgendwie, die es dann, ich glaube, immer einmal die Woche wird ein neuer irgendwie irgendwann im Februar, jetzt glaube ich im Februar, bekannt gegeben. Ich glaube immer jeweils freitags, ich glaube am 8., 15. und 22. glaube ich. Und dann hoffen wir, dass wir uns da nicht wieder zwischen Cholera und Pest und Pocken irgendwie halt entscheiden müssen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Also das ist so unvorhersehbar bei ihm. Ich habe eigentlich bei letztes Jahr bei Sahara Alto gedacht, da kommt was richtig Geiles. Bin ja auch enttäuscht worden, aber weil sie halt eine gute Sängerin ist, das ist einfach so, sie kann mega gut singen, aber sie hat irgendwie da nicht den guten Griff gehabt nach Songs. Und da bin ich echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich habe jetzt überhaupt keine Erwartung. Da habe ich null Erwartung. Also er soll ja angeblich volle Entscheidungsgewalt haben über die Lieder, die da veröffentlicht werden. Die soll ja auch alles selber produziert haben. Also alle sind von ihm. Also es gibt keinen anderen, der das da mitgeschrieben hat. Und es soll alles von ihm irgendwie sein. Vielleicht der Text irgendwie von jemand anders, aber das soll alles von ihm produziert sein. Das ist schon spannend. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das würde ich dann auch, wenn wir mal gucken, die Finnen haben ja auch eher eine durchwachsene Statistik. Müssen wir mal gucken. Die haben ja seit dem letzten Jahr machen sie es nur noch, fast intern. Also es gibt natürlich schon noch eine Show, aber nicht mit unterschiedlichen Künstlern. Das UMK ist eigentlich jetzt so eine Personality-Show dadurch geworden. Ist auch nichts Schlechtes, aber ich fand das UMK eigentlich auch immer sehr vielfältig. Und da war auch mal ein Spaßlied dabei, und hat dann so ein bisschen auch, ja, ob es die Musikszene Finnlands wiedergespielt hat, weiß ich nicht, aber es hat schon eine sehr große Bandbreite irgendwie gehabt. Also das war schon irgendwie ganz nett. Da schauen wir auch mal, wie das dann irgendwie über die Bühne geht. Tja, dann haben wir Tschechien. Und Tschechien, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Lake Malawi, das ist ein See ein See in Afrika, und die haben sich nach diesem See benannt. Das ist eine Indie-Pop-Band, die durchaus interessant ist. Also dass der Song Friend of a Friend ist bei mir irgendwie ein Ohrwurm. Ich fand den schon, als die Auswahl stattfand, ziemlich genial. Denn die haben ja erst eine Jury-Voting gemacht. Und dann durfte jeder, also auch wir zwei, hast du mitgewonnen? Nee. Ich schon. Ich habe bei der Eurovisions-TV-App, konntest du den Song mitwählen für Tschechien. Das fand ich cool. Und da gab es mehrere Songs zur Auswahl. Und er oder sie, das ist ja die Band, hat die Jury-Voting gewonnen und das App-Voting gewonnen, und haben jetzt einen Indie-Pop-Song, der sich durchaus anhörbar ist, ja, oder? Ja, ich fand, was ich auch in diesem Vorfeld von Tschechien irgendwie, ich glaube, du hattest mich ja da irgendwie auch auf einige Titel da auch aufmerksam gemacht, was ich irgendwie ganz nett fand, da war ich dann bei YouTube auf der Seite vom tschechischen Fernsehen, das war dann immer so aufgemacht wie, wir gehen jetzt so in ein Mehrfamilienhaus, und in jeder Wohnung irgendwie wohnt dann einer dieser Künstler, und die haben dann in ihrer Wohnung dann so eigentlich, ich glaube so auch nur per Handy dann so sich selber aufgenommen, und also es war so ganz unterschiedlich, und so diese Machart, wo man so denkt, das kostet ja eigentlich auch gar nicht viel Geld, aber es ist von der Idee her irgendwie ganz, ganz nett und sehr, sehr jung und zeitgemäß irgendwie auch aufgezogen. Also da muss ich sagen, das hat mir schon, und da kann ich jetzt nichts, also bei Tschechien ist natürlich tatsächlich in diesem Jahr so, in diese Fußstapfen von Mikolas Josef irgendwie zu steigen, der sehr dominant war und auch sehr viel Präsenz und so weiter hatte, das wird schwer werden, weil der war natürlich, das war so eine Rampensau, ne? Und da praktisch einzusteigen, das wird ein bisschen schwierig sein, aber das das ist wahrscheinlich auch eine Beobachtung, die man nur so innerhalb der ESC-Bubble irgendwie halt macht, aber ist so ein bisschen, wo man denkt, ja, die sind schon irgendwie ganz gut davor. Kleiner Fun-Fact, den ich noch irgendwie gelesen habe, es wird nächstes Jahr tatsächlich auch wieder einen TV-Vorentscheid geben. Und das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Den wird es am 25. Januar 2020 geben. Also so schnell. Ich glaube, neben Norwegen hat Tschechien bereits schon sich für den ESC 2020 angemeldet und will daran wieder mitmachen. Naja, aber ich meine, sie haben ja jetzt auch einen, ich meine, keinen schlechten Song. Also das ist ja kein, also ich weiß nicht, das Einzige, was man so gucken muss, wie klingt das live? Mhm. Aber vom Prinzip her ist es ein sehr, sehr moderner, catchy Song, der sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn die Performance dazu gut gemacht ist. Ich glaube, das wird geil. Also wenn das gut gesungen und live ist, wird das, glaube ich, coole Sache. Also Finale bestimmt, wenn die das gut machen. Ja. Naja, glaube ich auch. Also ich bin mal sehr gespannt, was da so läuft. Niederlande haben wir. Mhm. Wen haben wir denn? In den Niederlanden ist es Duncan Lawrence, 24 Jahre ist er. Und er wird Niederlande beim Eurovision Song Contest wieder vertreten. Ist Songwriter, Sänger und auch Produzent, hat an der Rockakademie in Tilburg studiert. 2014 nahm er bei The Voice of Holland teil und erzielte auch nach seinem Ausscheiden im Halbfinale mehrere Top 50 Hits, was auch immer das heißt. Aber er wird vor allen Dingen wohl irgendwie gepusht und deswegen ist er jetzt wohl auch beim ESC von der Common Linnets-Sängerin Ilse de Lange, die 2014 für die Niederlande, für die Common Linnets angetreten war. Die scheint ihn wohl da so ein bisschen zu fördern. Mehr weiß man jetzt noch nicht. Also es gibt irgendwie da auch so Instagram-Auftritte. Casting-Videos habe ich gesehen von The Voice of Holland. Der hat eine geile Stimme. Also das ist schon ganz cool so. Also da gucken wir mal, was für ein Titel da kommt. Aber der hat schon was auf dem Kasten. Also kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Ja. Ja, und dann haben unsere Nachbarn sind auch endlich mal aus der Deckung gekommen, nämlich Österreich. Und auch dieses Jahr hat der ORF wieder eine interne Auswahl gemacht mit Paenda, die eigentlich Gabriela Horn heißt, ist 31 Jahre und kommt aus der Steiermark. Und ihr Song soll Limits heißen, aber wir kennen ihn noch nicht, weil er noch nicht veröffentlicht ist. Jetzt so ein Jazz- und Pop-Hintergrund, hat dort Jazz- und Pop-Gesang studiert in Wien. Und ja, ist so ein bisschen so bei elektronischer Tanzmusik irgendwie zu verorten. Sie hat auch 2015 bei der Castingshow Popstars teilgenommen. Da konnte ich aber nicht so ganz rausfinden, wie weit sie da gekommen ist. Das war ja, glaube ich, dieses Ding, wo immer so Bands irgendwie dann Genau. Die wurde ja irgendwann eingestellt. Genau, die wurde ja eingestellt irgendwann. Also das die No Angels kommen da. Das war die letzte Staffel. Genau. Das war die Band, das kann ich dir sagen. Entstandene Band ist Laenda gewesen. Aber ach so, deswegen nennt sie sich Paenda. Also, okay. Nee, Laenda hieß die Band, aber das, ich glaube, ist nicht wirklich, wirklich weit gekommen. Also von daher, keine Ahnung, es ist auch so ein Format, was irgendwie tot ist. Ja, aber wenn man da mal bei YouTube auf ihren Kanal geht, da sind richtig gute Sachen dabei. Also da gibt es auch so eine Tanznummer irgendwie, also auch richtig gut. Ich glaube, da wird sie, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen irgendwas mit Tanz und Elektro und so weiter da irgendwie machen. Ich glaube, das kann eine sehr interessante Auswahl auch sein. Also ich weiß gar nicht, ob sie sich die Haare immer blau färbt irgendwie. Das scheint so ein Markenzeichen jetzt so aktuell bei ihr zu sein. Ja, wir werden mal gucken. Also ich glaube, es ist aber noch für den Februar angekündigt, dass der Song veröffentlicht wird. Also da sind wir mal gespannt, was da praktisch auf uns zukommt. Tja, und jetzt haben wir San Marino, einen altbekannten Sänger. Sehr hart. Man hat sich einfach gesagt, ach, wir nehmen einfach den gleichen nochmal, den wir vor zwei Jahren schon mal hatten. Und naja, der Sugar Daddy kommt wieder. Das ist ein bisschen gemein, aber es ist so. Es ist so ein alter Mann, der gerne irgendwelche komischen Lieder singt, die nicht besonders gut sind. Aber wir gucken mal, was der Serhat jetzt für einen Song hat. Er ist ja mit seiner alten Single irgendwie auch sehr, sehr erfolgreich in den USA gewesen. Also, der eigentlich hat er was drauf, aber wenn der Song nicht gut ist, ist das irgendwie so eine Totgeburt, glaube ich. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, was für einen Song er sich dieses I Didn't Know, mit dem er ja 2016 angetreten ist, das hat er es ja auch noch nicht mal ins Finale geschafft. Da ist er nur auf Platz 12 gekommen. Mindestens Platz 10 muss man ja bekommen, um ins Finale reinzureichen. Und wie gesagt, da gab es so eine Disco-Nummer in den USA. Ja, also ich meine, alter Mann, der ist jetzt 54. Und, ja, gut, aber. Und er ist zum einen, habe ich gelesen, sogar Zahnarzt. Zum anderen ist er aber auch irgendwie TV-Moderator, Produzent. Also er hat schon auch einen Background, der auch Und Deutsch kann er. Und Deutsch kann er. Ja, auch. Und er hat natürlich auch dann irgendwie so einen Background, der wo man sehen kann, der kann auch was so. Und ich habe ja 2016 auch da am roten Teppich gestanden, da wo die ganzen Künstler dann vorbei. Er war sehr, sehr nett, kam auch auf alle Fans irgendwie zu und den konnte man Sachen fragen. Und also und auch immer ein gut und adrett gekleideter Mann. Also muss man, und wie gesagt, er macht einen sehr netten Eindruck, überhaupt nicht abgehoben. Und ich denke mal, noch ungefähr 2 oder 3 Mal, dann hat er Valentina Monetta irgendwie überrunden und dann wird er vielleicht auch mal für San Marino dann auch mal ins Finale einziehen vielleicht. Also, ja, mal gucken. Die sind wahrscheinlich so ein bisschen mit ihrem komischen Vorentscheid aus dem letzten Jahr überfordert gewesen. Die beiden Mädels waren ja auch sehr überfordert mit ihrer ganzen Rolle. Das war auch wirklich eine ganz schlimme Nummer. Also da würde ich lieber dann auch die Katzen aus Estland lieber dann auf die Bühne schicken. Das war, und das muss was heißen. Also das war einfach gar nichts. Und für das, was sie da für einen Riesenaufwand mit Vorentscheid und mehrere Runden und bla bla bla. Also ich glaube, da ist sowas wie so eine interne Auswahl. Was ein bisschen unglücklich war, war damals 2016 mit diesem I Didn't Know, konnte man sich ja noch dran erinnern, hat er das ja erst als Ballade präsentiert. Da hatte er so ein komisches Monokel dann irgendwie auf und saß dann da irgendwie auf so einem. Auf Schiff und so, ja, ja, ja. Saß er dann praktisch da in so einem, auf so einer Liege und hat dann da irgendwie da seinen Song. Dann haben sie wohl irgendwie gemerkt, dass die Reaktion da aus dem ESC-Land nicht so doll war. Dann haben sie plötzlich eine Disco-Nummer mit ein paar Mädels irgendwie dann gemacht und er hat dann da so den Hut dann immer so ins Publikum fliegen lassen. Fun Fact war dann, hinterher hat er dann immer dann schnell so, ja, gib mir meinen Hut wieder so, weil er natürlich nicht 20 im Gepäck hatte. Und das war halt dann, ja, also jedenfalls, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das da mal so ein bisschen eine modernere Nummer irgendwie halt wird, dass er da auch ein bisschen mehr Punkte bekommt. Also, ja, mal gucken. Wir gucken mal, einmal rufe ich vielleicht auch für ihn an. Oh, ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich bin ja dann in Israel. Ja, stimmt, geht ja gar nicht. Ja, haben wir noch was? Ich habe noch irgendwie, stimmt, das habe ich gar nicht hier, Nordmazedonien soll es ja jetzt heißen. Ja, genau. Ehemalige Sowjetrepublik, nicht Sowjetrepublik, ehemalige. Also Tamara Todeska, 33 Jahre ist sie und sie nahm bereits 2008 mit Rade Wrakowski und Adrian Gaxa mit dem Song Let Me Love You teil, verpasste aber das Finale. Was ich noch viel schlimmer fand, war, ihre Schwester ist Tijana Dabcevsev. Ist egal. Vergiss da war es, sie als Background-Sängerin. Das war eine ganz schlimme Nummer. Also wenn ihr mal Mazedonien 2014 ESC bei YouTube eingebt, dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Die Dame hat es damals auch nicht ins Finale geschafft. Also wir sind mal gespannt. Also die Frau ist nicht unbedingt ein Garant für Erfolg. Also Mazedonien bzw. Nordmazedonien hat nicht auch so eine tolle Geschichte. Werden wir mal gucken, was da irgendwie daraus wird, ne? Mhm, genau. Mal gucken, ob vielleicht kriegen sie es ja auch jetzt bis dahin durch, dass die dann auch Nordmazedonien heißen. Ja, das ist ja gerade dieser Namensstreit, der ja immer noch existiert, aber die haben sich jetzt auch geeinigt. Es geht jetzt wohl nur noch durch das mazedonische Parlament. Und ich glaube, das Griechische muss auch noch zustimmen. Ich glaube, das Mazedonische hat zugestimmt, das Griechische muss noch, aber ich glaube, die haben da eine Lösung gefunden, die sich jetzt geeinigt haben und sie heißen dann Nordmazedonien. Genau. Ja. Genau. Endlich mal. Endlich mal. Ja, das wäre es eigentlich so aus dieser Länderriege. Es wird jetzt auch noch, die Schlagzahl wird mit Sicherheit jetzt noch heftiger, weil jetzt wirklich täglich irgendwie Namen fallen werden. Wir werden das natürlich für euch verfolgen und dann auch entsprechend einordnen, damit ihr wisst, welche Songs ihr gut finden müsst und welche nicht. Ja, das sowieso. Wir gucken mal, was uns da auf Zug kommt. Die dänischen Songs sind ja auch veröffentlicht und die isländischen und die britischen. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet in den nächsten Wochen. Ja, wir können ja direkt noch mal gucken. Also vielleicht Sonntag, am nächsten Sonntag, den 9. Februar, stehen einige Vorentscheide irgendwie an. Die Livestreams findet ihr auch wieder auf unserer Seite escgreenroom.de. Wir beide werden wahrscheinlich Frühstücksfernsehen machen, wenn Australien seinen Vorentscheid irgendwie halt macht. Da bin ich echt mal gespannt. Da werden wir dann auch im März nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, das wird eine coole Sache, weil die das richtig auch so ähnlich wie beim Melodiefestivalen in der großen Halle und so weiter machen wollen. Ich habe mir tatsächlich die Songs noch nicht so angehört. Also ich schon, ein paar Dinger. Ich schon. Der Kollege Kranz kann da bestimmt irgendwie was zu sagen. Ja, ich kann dazu was sagen. Shepard ist ja so ein bisschen eigentlich mein Favorit gewesen. Ist es eigentlich immer noch, weil ich den Song ganz okay finde. Der basiert ja so ein bisschen, und man könnte denken, es wäre Geronimo als Kopie. Aber vom Prinzip her ist es ein ganz guter Song. Auch Electric Fields könnte durchaus Chancen haben. Der Rest ist auch so teilweise, wo man denken könnte, ey, Dieter Bohlen hat ein paar Songs für die geschrieben. Müssen wir uns überraschen lassen, wie es als live klingt. Und Shepard klingt live ganz gut. Ich habe mir ein paar Live-Videos angeguckt von denen. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Es sind ja, glaube ich, auch einige Kandidaten dabei beim australischen Vorentscheid. Und es wird, glaube ich, eine coole Show. Ich hoffe, dass sie da sehr viel Herzblut reinstecken werden, weil sie wollen ja auch unbedingt mal den Eurovision Song Contest gewinnen, oder? Ja, ich habe es neulich auch gelesen bei ESC Kompakt in einem Kommentar. Das ist ja sozusagen in Anführungsstrichen jetzt der Nachfolgeblock vom Prinz-Blog. Da schrieb dann auch einer, ich möchte so gerne mal, dass Australien auch mal gewinnt, um wirklich mal festzustellen, ob die es nicht wirklich doch in Australien machen. Weil es gibt ja immer so, man sagt ja immer, ja, da wird es dann immer ein Land geben, was Pate steht aus Europa, was dann sozusagen den Song Contest für Australien dann mit ausrichtet oder sozusagen da die Location irgendwie stellt oder so, weil es wird sicherlich zu teuer sein, das ganze Eurovisionsland irgendwie da mal eben nach Sydney oder Melbourne oder so oder Brisbane. Ja, wann soll halt es dann so stattfinden, Alter? Also da würde auch meine Kasse dann auch streiken und da würde ich sicherlich auch nicht hinfahren können, weil schon alleine der Flug ist so teuer wie zwei ESCs und dann eben nicht machen, weil es ist ja dann immer noch ein europäischer Wettbewerb. Aber es wäre zumindest noch mal interessant, ob sie nicht doch drüber nachdenken, den ESC nicht doch irgendwo in Australien stattfinden zu lassen. Naja, aber wir wissen ja, dass der Asia Eurovision Song Contest im nächsten Jahr oder nächstes Jahr auf alle Fälle irgendwie in Australien stattfinden soll. Ja gut, da ist er dann aber eher in Richtung Asien und so weiter dann beheimatet. Genau, da ist aber dann eine andere Geschichte, ne? Genau, aber da bin ich auch mal gespannt, wie weit das da kommt und sich die anderen Teilnehmerländer aus asiatischen Raum dann dort zusammenfinden werden. Das wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich. Und wir gucken mal. Also ich glaube, die Australier, die haben Blut geleckt, die haben Bock. Und ich glaube, das wird eine coole Geschichte, dieser Vorentscheid. Ich glaube, das wird cool. Ja, wir gucken mal. Jedenfalls kann man das dann am Sonntag, den 9. Februar, so gegen 10.30 Uhr, sich dann anschauen. Wir hoffen mal, dass wir auch den Stream bekommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass SBS das mit Sicherheit irgendwie macht, dass man da so einen internationalen Stream bekommt. Ja, ich denke mal schon. Den werden wir dann auch für euch dann recherchieren. Dann geht ihr einfach mal auf die Seite und guckt euch das an. Es kann manchmal sein, wenn es 10.30 Uhr ist, dass wir ihn noch nicht haben. Aber wir bleiben dann dran und es wird dann auch so schnell wie möglich dann bei euch zur Verfügung gestellt. Ja, einer meiner Lieblingsvorentscheide ist natürlich der Söngver Kepnin in Island. Der startet mit der ersten Vorrunde. Hera Björk ist die bekannteste da in dieser Runde, die schon 2010 auch beim ESC selber schon auf der Bühne gestanden hat, beziehungsweise auch in verschiedenen Jahrgängen auch für isländische Künstler auch im Background irgendwie gestanden hat. Muss man mal gucken. Die letzten Jahre waren ja für Island nicht so erfolgreich. Ich glaube, seit 2015 verpassen sie immer das Finale. Wollen wir mal hoffen, weil Island eigentlich ja schon eine sehr schöne Musikkultur irgendwie hat. Und in den letzten Jahren war das dann doch eher so sehr generisches Zeug. Und dementsprechend sind sie dann auch leider nicht weitergekommen. Ja, es gibt auch noch ein ehemaliges Mitglied von Euroband. Ist ja auch dabei als Sänger nochmal. Also es gibt schon ein paar Leute, die sehr, sehr bekannt sind. Von daher gucken wir mal, was daraus entsteht. Die Songs sind, sagen wir mal, was ich jetzt so gehört habe, okay. Es gibt auch einen sehr, sehr etwas Spaß-Song, kann man das so nennen? Spaß-Song? Weil die sehr, sehr, sehr, sehr, sagen wir mal, fetisch angezogen sind. Mit so Masken und so. Das ist ein bisschen. Mal gucken. Also, da bin ich ja mal echt gespannt, was die Isländer dort machen werden. Die Norweger haben ja auch ihre Songs veröffentlicht. Ja, will nochmal Ihnen kurz sagen, beim Söngvær Kapteinn ist natürlich immer ganz interessant, irgendwie in den Vorrunden müssen die ja erstmal auf Isländisch ihre Songs singen. Und erst im Finale dürfen sie dann selber entscheiden, ob sie das dann auf Englisch oder in der Landessprache weitermachen. Von daher ist das irgendwie auch immer so ein schönes Ereignis, wo man dann nochmal so isländisch gesungene Musik irgendwie auch hört. Also das macht dann irgendwie halt auch nochmal Spaß. Nee, ich wollte jetzt aber auch eben nochmal kurz die Liste einfach abgehen, damit unsere Hörer dann auch irgendwie wissen, wo sie vielleicht einschalten können. Mhm. Also das sind jetzt so Vorentscheide, die ich jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Zettel habe. Supernova in Lettland oder Eurovisia in Litauen. Da gibt es ja auch immer unzählige Runden und Vorrunden und so weiter. Dann gibt es Edal. Da kommen ja eigentlich auch immer ganz gute Siegertitel dann daraus hervor. Da bin ich jetzt aber auch nicht so hundertprozentig irgendwie, dass ich das irgendwie jedes Mal irgendwie gucken muss. Ukraine fängt an mit der ersten Vorrunde und schon bereits dieses Wochenende hat ja das Melodienfestival in Schweden irgendwie angefangen. Da werden wir sicherlich dann auch mal nächsten Monat dann auch ein bisschen eingehender mal sprechen. Die erste Vorrunde haben wir ja jetzt schon gesehen gestern. Was ist so dein erster Eindruck irgendwie von der Mutter aller Vorentscheide? Also ich sag mal, von der Musikauswahl ist es definitiv ein bisschen besser geworden so. Von der Moderativ ist es auch viel, viel angenehmer. Es lässt sich besser, noch besser gucken als letztes Jahr. Aber mir fehlt noch so ein bisschen das Besondere. So, das ist sehr, sehr einheitliches Pop, was wir da gestern gehört haben. Von daher muss man mal sehen, wie der schwedische Sender damit umgeht. Aber ansonsten war es eine gute Show. Das machen die ja immer. Also Show können die. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Nur die Musik ist manchmal ein bisschen problematisch. Ja, wobei ich gestern fand, die Musik war eigentlich fast durchgehend eigentlich schon interessant. Und also man konnte immer mitwippen, wie auch immer. Also dass, wenn man das so in anderen Vorentscheiden irgendwie halt so manchmal sieht, dann ist wirklich am Stück mal 7 oder 8 Songs, die, wo du so denkst, nee, finde ich jetzt irgendwie nicht gut. Also insofern fand ich ihn gestern auch tatsächlich so zum Auftakt, da war es ja in Göteborg, sehr interessant und sehr unterhaltsam. Und wir schauen mal, was da so die nächsten Wochen irgendwie kommt. Auch da ist es ja so, man kennt ja höchstens die Snippets von den Songs. Also man kann sich da vorher jetzt auch nicht so lange irgendwie schon ein Urteil darüber bilden. Man kennt dann einfach so ein 1-Minuten-Snippet. Und wir schauen mal, sind auch wieder viele übliche Verdächtige, so wie Victoria Nano war gestern irgendwie auch dabei. Anna Bergendahl. Genau, Anna Bergendahl, die 2010 schon mal für Schweden irgendwie angetreten war, leider nicht ins Finale gekommen ist, einer der wenigen da in dem Zusammenhang. Ja, und also von der Qualität her, also gute Popmusik. Also das fand ich letztes Jahr langweiliger. Also das muss ich sagen, da hat sich, glaube ich, eine Menge da irgendwie halt getan, ne? Ja, Norwegen hat auch noch ihre Songs veröffentlicht. Das wird auch noch mal ganz interessant. Ja, die Norweger, ich gucke gerade mal, wann sind die denn dran? Sind die Norweger dran? Die Norweger sind am 2. März dran. Mhm. Ein bisschen. Also wir haben dann auch noch am 10. Februar, das ist der Sonntag, da hat dann Rumänien sein zweites Semifinale. Da haben wir auch den Livestream. Und dann geht es schon mal ganz, ganz viel los mit Finalen, nämlich zum Beispiel das Esti Laul in Estland. Hat dann das große Finale, da haben wir ja, wie gesagt, gestern war die zweite Runde. Da ist das Angebot auch überschaubar. Da hat Estland mit Sicherheit in den letzten Jahren auch bessere Sachen gehabt, aber auch schon schlechtere. Und wie gesagt, die deutschen Katzen sind da irgendwie raus, ja. Was wäre noch? Das Finale in Rumänien ist am 17. Februar. Und unser Lied für Israel ist am 22. Februar. Dänemark hat ja auch nur eine Show sozusagen, die ist am 23. Februar. Und das UMK in Finnland ist ebenfalls am 2. März. Norwegen hatten wir ja auch schon, ist auch am 2. März, weil die letzten, die wirklich da wohl noch was machen, sind dann die Schweden mit dem 9. März, weil am 10. März müssen alle Songs auch bei der EBU eingereicht sein, weil dann auch dieses Head of Delegation Meeting ist und das ist immer gleichzeitig der Termin, zu dem dann die Songs dann alle da sein müssen. Manchmal gibt es das noch, dass sie dann immer noch mal so einen Tag, noch mal so eine Nachfrist kriegen. Aber dann muss wirklich auch alles im Sack sein, weil dann muss ja auch das israelische Fernsehen dann auch mal sozusagen gucken, wie sie das ganze Ding dann inszenieren wollen und so weiter. Und das hat natürlich auch ordentlichen Vorlauf, der dazu das erste ist. Mal, das erste Mal, dass das Schweden nicht das Finale mit gleichzeitig mit Norwegen und so weiter hat. Die haben auch immer so überschalten miteinander gehabt, ne? Die haben auch sonst immer mit zueinander geschaltet mal auch. Das haben sie da auch öfter mal gemacht. Ja, ja. Also ich weiß, glaube ich, auch das isländische Finale und Schweden war auch oft immer zusammen und so. Also das Und die haben sich, und die Norweger und Schweden haben sich auch manchmal dazu zusammengeschaltet und sich irgendwie hallo, bla bla bla. Und, ne? Ja, haben sie auch gemacht. Ja, stimmt, ja, ja. Genau. Ja. Also wie gesagt, wir haben diese Streams-Seite, da könnt ihr das irgendwie alles noch mal detailliert auch noch mal schauen, damit ihr eure Wochenenden darauf planen könnt, die Vorentscheide euch dann auch alle anzugucken. Ich habe gestern auch gerade dann so auf zwei Bildschirmen irgendwie drei verschiedene Vorentscheide dann aber immer so mal da eingeschaltet. Der Vorteil ist natürlich, bei manchen fangen schon um 18 Uhr irgendwie halt an. Da kann man sich im Vorlauf dann schon mal die Songs irgendwie anhören. Da muss man ja nicht, also ich verstehe Estnisch nicht ganz so gut. Und dann kann man sich diese Interviewphasen dann eben halt dann auch ein bisschen einsparen. Ja, na klar. Ist dann irgendwie. Natürlich. Ne? Ja, ich glaube. Dann haben wir noch, was sonst noch wichtig war. Hast du da noch was? Ja, es gibt Gerüchte, aber ich glaube, über Gerüchte müssten wir jetzt, glaube ich, nicht so reden, weil steht noch nicht fest, ob das kommt oder nicht. Also deswegen lassen wir das lieber. Ja, ich hätte noch in eigener Sache, ich habe mich jetzt tatsächlich vor 14 Tagen dann durchgerungen und ich werde jetzt nach Tel Aviv fliegen. Wow. Ich muss jetzt zwar nicht Insolvenz anmelden, nachdem ich da war, aber es wird schon einiges. Also wobei, ich habe noch ziemlich Glück gehabt mit einem relativ billigen oder günstigen Hotel. Den Flug habe ich jetzt auch unter Dach und Fach. Den werde ich jetzt ab Berlin machen. Werde einen kleinen Zwischenstopp machen in einem Hotel, was mir schon sehr bekannt ist, weil da habe ich nämlich letztes Jahr auch genächtigt, als der deutsche Vorentscheid da war, weil ich dann ab Schönefeld da irgendwie abfliege. Und wer in Israel auch ist, der soll sich ruhig auch bei mir melden, weil dann kann man sich vielleicht auch mal irgendwo mal treffen und sich ein bisschen über den ESC austauschen. Dennis und ich werden auch Sendungen machen. Wie wir das genau machen, das müssen wir noch mal so ein bisschen abklären. Aber wir werden auch live was machen. Also ich von Tel Aviv aus und wir schalten uns dann wieder per Studiolink zusammen. Und dann werde ich ein bisschen berichten vor Ort. Und Dennis ist ja dann auch im Internet unterwegs und kann mir dann auch Dinge erzählen, die ich dann im Moment gar nicht weiß, weil ich dann viel unterwegs bin. Also ich glaube, das kann sich irgendwie ganz gut irgendwie auch ergänzen. Und ich freue mich da schon drauf, weil es das zweite Land ist, wo dann auch garantiert die Sonne scheinen wird. Insofern. Ja, definitiv. Und ich werde definitiv wahrscheinlich nächstes Jahr mal zum Melodiefestival fahren. Ich glaube, das werde ich mal machen. Nach Malmö in die, mal gucken, was dann da ist, andere Chancen oder was auch immer. Aber ich glaube, das wird eine coole Geschichte. Ich habe es ja nicht mehr weit von Rostock aus. Ich werde in die Fähre steigen ist gut, gehen und doch rüberfahren nach Trelleburg. Und dann hat man es ja nicht mehr weit nach Malmö, irgendwie eine halbe Stunde mit dem Zug dann. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Und Ich habe schon mal nach den Karten geguckt. Die sind auch gar nicht so teuer, wenn man mal zum Melodiefestival möchte. Von daher werde ich mir das, glaube ich, mal antun und dann mal ein langes Wochenende in Malmö verbringen und ein bisschen mir die Show angucken. Und die Schweden beim Boarswedeln ansehen, wie sie das machen. Oder du gehst da selber mit Federboar hin. Das, ja, genau. Ja, und mit Glitzerhütchen und so, also wie sie es ja alle machen. Ja. Also ich finde das witzig. Ja, ja. Also es ist irgendwie ganz nett. Ja, insofern sind wir da irgendwie auch beide ganz gut unterwegs. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir da irgendwie halt machen. Ich habe eine ganz kurze Geschichte noch, die wollte ich eigentlich letztes Mal, die habe ich dann nachher, als ich dann unsere Sendung geschnitten habe, ich so, ach scheiße, ja, weil das finde ich noch irgendwie ganz interessant. An Weihnachten kamen Zahlen raus der Spotify Streams der ESC 2018 Songs und da war tatsächlich Michael Schulte auf Platz 2. Also Eleni mit Fuego war mit 48 Millionen Streams dabei und Michael Schulte schon mit 30 Millionen. Danach kam dann Netta mit 28. Also das war auch für Michael Schulte auch bei Spotify auch ein Erfolg. Also das finde ich schon irgendwie. Und das war ja auch bei dieser Silvester-Top 250 bei ESC Radio, dass da Netta wirklich so als Siegerin abgeschlagen auf Platz 30 war. Das hat mich schon sehr, sehr gewundert. Also natürlich war wieder Lorraine wieder auf Platz 1. Aber und in dem Falle hier, Michael Schulte hat wohl da tatsächlich mit seinem Song auch viele in Europa auch wirklich getoucht. Also muss man schon sagen, das war schon irgendwie ganz, ganz nett. Dann habe ich noch zwei Sachen. Das eine, was ich ganz interessant war, unser lieber Kollege Irving Wolter, auch bekannt als Dr. Eurovision, hat am 20. Januar so einen interaktiven Stream mit seiner Facebook-Show gemacht. Das macht er ja meistens, nennt er immer Katerfrühstück an einem Sonntag, wo er ein bisschen was erzählt, so was gerade aktuell ist im ESC. Man kann ihm auch Fragen stellen, wie er was findet. Oder er fragt auch seine Zuschauer, wie sie etwas im ESC-Land finden. Er hatte letztes Mal Dr. Frank-Dieter Freiling vom ZDF zu Gast, der dort so für internationale Beziehungen zuständig ist und auch seines Zeichen Vorsitzender der Reference Group bei der EBU war. Und eine Frage fand ich ganz interessant, die wo ich erst so dachte, naja, das ist so eine typische Fanfrage wieder gewesen, die aber gar nicht so ungeschickt gefragt war, denn er hat ihn gefragt, ob das ZDF die ARD bei der Ausrichtung mal unterstützen könnte. Und daraufhin hat er gesagt, das würde das ZDF schon seit Jahren wohl irgendwie versuchen, mit der ARD da zu kooperieren. Also sprich, entweder auch mal Songs in den einzelnen Shows mal irgendwie darzustellen, beziehungsweise vielleicht auch mal einen Vorentscheid mit auszugestalten und so weiter. Und er hat sich da wirklich ganz deutlich geäußert, dass die ARD das tatsächlich auch nicht möchte. Und da wir ja auch des Öfteren mal über Kooperationen und so weiter gesprochen haben, um dann auch mal neue Einflüsse von außen irgendwie bei der Songauswahl oder auch bei der Kreierung des Vorentscheides irgendwie zu machen, das abzuschlagen, finde ich eigentlich ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Also Sonst kooperieren die doch auch bei ganz vielen auch Sendern und so. Ich weiß also, es nicht. Also ich finde das irgendwie sehr seltsam. Wahrscheinlich muss dann der Kostendruck irgendwie kommen, dass es dann mal irgendwann heißt, der NDR kriegt nicht mehr genug Etat, um den ESC noch irgendwie ordentlich aus, dass sie dann irgendwie anfangen müssen, so jetzt müssen wir uns da mal irgendwie mit dem ZDF zusammentun. Aber ich finde, diese Chance irgendwie einfach so liegen zu lassen, das finde ich ein bisschen schade. Also das fand ich so ein bisschen, da habe ich habe erst so gedacht, naja gut, das ist die Arbeitsteilung zwischen diesen beiden Großsendern irgendwie und da hat das ZDF ganz andere Aufgaben. Aber wenn da schon irgendwie das Angebot irgendwie kommt und man kann sich das da vorstellen, das finde ich ein bisschen komisch. Also da habe ich so gedacht, aha. Aber interessant, dass diese Frage irgendwie gestellt wurde. Das ist eine gute Frage gewesen. Das fand ich. Aber wir hatten ja auch schon mal in einigen, ich glaube in früheren Podcast-Folgen auch mal so darüber spekuliert, was man so alles machen könnte. Und das war auch eine Geschichte davon, dass wir gesagt haben, warum sieht man das nicht als internationale, also als nationale Aufgabe? Das ist ein bisschen sogar das. Das Stefan Raab-Idee, aber das als nationale Aufgabe zu sehen und das da gemeinsam zu machen und eine gute Show und mit guten Künstlern zusammen das zu machen, das wäre genial, aber Naja, mal gucken. Naja, also sehen wir mal, vielleicht sieht die Welt ja nach dem 22. Februar auch schon wieder anders aus und oder spätestens nach dem 18. Mai, dass sie dann wieder handeln müssen. Aber wir wollen natürlich auch die Daumen drücken, dass da jetzt wirklich gute Songs irgendwie an den Start gehen und dass wir uns da auch nicht in Europa schämen müssen. Ja, dann haben wir noch eine letzte Sache. Wir sind nochmals der Aufruf, wir sind für den Podcastpreis nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Und ihr könnt jetzt noch bis zum 15. Februar dort auf der Seite podcastpreis.de abstimmen. In den Shownotes haben wir nochmal den genauen Link, wo ihr dann genau auf die Unterhaltungskategorie geführt werdet. Wenn ihr abstimmt, müsst ihr noch einen zweiten Podcast oder dritten mit anwählen, weil einen einzelnen darf man natürlich nicht, was eigentlich eine gute Sache ist, denn sonst würden wir beide ja immer andauernd auf die Seite gehen. Aber nichtsdestotrotz, wo wir ja auch beim Thema nochmal waren, so mit Rückmeldungen aus der Leserschaft, aus der Hörerschaft, wir würden ganz gerne auch mal hören, wer uns da nominiert hat. Das würde uns mal sehr freuen, weil wir beide waren es nicht. Also wir sind mal gespannt. Jedenfalls podcastpreis.de bis 15. Februar könnt ihr abstimmen. Und wir würden uns freuen, wenn es euch gefällt und wenn ihr das vielleicht auch in Form eines solchen Preises dann auch ausdrücken würdet. Ja. Ja. Sind wir jetzt leer geredet? Ja, wir sind, glaube ich, sehr, sehr leer geredet. Wir bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt. Egal, wo ihr das jetzt hört, auf dem Klo, im Bett, im Zug, in der Straßenbahn, im Bus, auf der Arbeit, was ein bisschen tricky wäre, glaube ich, aber gut. Aber egal, wie ihr uns hört, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so sehr die Volkschaft geleistet, sozusagen. Und ja, wir hören uns, ne, würde ich sagen. Ja, wir hören uns demnächst und bleibt dran und wir beobachten für euch weiterhin das Feld beim Eurovision Song Contest. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.